Bei einem Empfang auf der Terrasse eines exklusiven Cafés am Ufer des Genfersees habe er einen Banker angesprochen, der Konten für saudische Kunden betreute. Für die CIA waren diese besonders spannend, denn die Saudis standen schon seit Jahren unter Verdacht der Terrorfinanzierung. Einer von Snowdens damaligen CIA-Kollegen, so beschrieb es Snowden später, übernahm den Mann und habe ihn regelrecht eingelullt, sei mit ihm in den darauffolgenden Wochen durch Bars und Stripclubs gezogen. Am Ende habe er ihn dazu bewogen, betrunken heimzufahren und gleichzeitig der Polizei einen Tipp gegeben. Der Banker, so erinnert sich Snowden, habe seinen Führerschein verloren und musste eine saftige Strafe zahlen. Und dann habe Snowdens Kollege den Banker häufig im Auto mitgenommen, ihm Geld geliehen und eine Art Freundschaft aufgebaut, in der Hoffnung, ihm ein paar Bankgeheimnisse zu entlocken. Der Plan scheiterte jedoch. Der Banker verließ laut Snowden die Schweiz. Für welche Bank er arbeitete, ist bis heute Edward Snowdens Geheimnis. In diesen Wochen sprechen wir und unsere Kollegen mit etlichen Geheimdienstmitarbeitern und Experten aus aller Welt. Sie erzählen von geheimen Schweizer Konten, über die die CIA einst die Mujahideen in Afghanistan und allerlei andere Geheimmissionen finanzierte. Auch von auffälligen Geldtransfers aus Russland ist die Rede. Und immer wieder hören wir die Geschichte, wie vor einigen Jahren ein gefälschtes Dossier über den früheren Chef des Bundesnachrichtendienstes, August Hanning, kursierte, in dem ihm ein UBS-Konto angedichtet wurde. Wir suchen nach einer Erklärung dafür, dass so viele Agenten bei der Credit Suisse sind. Die Schweizer Bankkonten ausländischer Geheimdienstchefs hätten weniger mit clandestinen Missionen zu tun, vermutet ein hochrangiger Ex-Geheimdienstmitarbeiter aus Deutschland, mit dem unser SZ-Kollege Jörg Schmidt gesprochen hat. Es handle sich vermutlich eher um Notgroschen, für den Fall, dass sie einmal in Ungnade fallen. Wir hören auch, wie nachrichtendienstlich problematisch es mittlerweile in der Schweiz sei. Die Eidgenossen würden regelrecht Jagd machen auf ausländische Spione. Wir stellen eine Zunahme der Spionagetätigkeit gegen den Schweizer Bankenplatz fest, erklärte 2009 der Chef des Schweizer Nachrichtendienstes NDB. Deshalb seien die Abwehranstrengungen intensiviert. Gegen mehrere Ausländer mit Diplomatenstatus, vorwiegend aus Oststaaten, seien Einreisesperren verhängt worden. Aktuell sind nach Einschätzungen des Schweizer Nachrichtendienstes besonders viele chinesische und russische Spione in der Schweiz zugange. 2020 wurden wegen verbotener nachrichtendienstlicher Tätigkeit gegen 19 Männer und Frauen Einreiseverbote verhängt. Ein ehemaliger Züricher Staatsanwalt wird in der Neuen Zürcher Zeitung zitiert, dass regelmäßig allerlei zwielichtige Figuren um Schweizer Bankfilialen schlichen und Kunden fotografierten. Man höre auch, dass verdächtige Männer die Autonummern ausländischer Kunden notieren. Ehrlich gesagt klingt das für uns weder überraschend noch seltsam. Inzwischen ist bestens belegt, nicht zuletzt durch dieses Leak, dass eine Vielzahl von fragwürdigen Personen Abermillionen Dollar, Franken und Euro in Schweizer Banken gebunkert haben oder hatten. Dass sich dafür auch Geheimdienste und Spione interessieren, ganz besonders wenn auch Geheimdienstchefs und Spione unter den Kunden sind, ergibt in dieser Logik Sinn. Wir nehmen uns vor, wenn wir am Jahresende nach Zürich aufbrechen, werden wir jedenfalls nicht in der Nähe der Großbanken parken. 9. Charakterlose kleine Gauner. Wenn wir eine Geschichte hart recherchieren, wenn wir einen Vorwurf belegen wollen, sind Dokumente unerlässlich. Es ist immer besser, etwas schwarz auf weiß belegen zu können, als nur Zeugenaussagen vorzuweisen. Aber auch bei Dokumenten gibt es Unterschiede, was ihren Wert angeht. Für die Fakten sind Excel-Mappen und Tabellen ganz ausgezeichnet. Genaue Übersichten von Geschäftszahlen, Konten, Abrechnungen oder Abläufen. Damit lassen sich Betrugsfälle oft besser rekonstruieren als mit den Aussagen von 5 Quellen, die alle ihre eigene Wahrheit und ihre eigenen Interessen haben. Unsere Daten fallen in diese Kategorie. Es ist im Grunde schlicht eine sorgfältig kuratierte Datenbank. Für uns besteht die Herausforderung darin, hinter den trockenen Zahlen öffentliches Interesse und erzählbare Geschichten zu finden. Deshalb freuen wir uns sehr, als unser WDR-Kollege Massimo Bonjani eine Credit Suisse-interne Präsentation zugespielt bekommt. die unter anderem die Frage anspricht, wie viele der deutschen Kunden offensichtlich Steuerhinterzieher waren. Die Präsentation ist aus dem Jahr 2004. Aus Bankensicht stammt sie damit aus einer anderen Epoche. Zwar galt Steuerhinterziehung schon damals nicht mehr als Kavaliersdelikt, aber es war noch vor der Zeit, als Deutschland und die Schweiz die geschilderten Auseinandersetzungen hatten. Auch war damals noch kaum etwas aus Schweizer Banken nach außen gesickert. Die Zeit der Steuer-CDs kam erst später. Und so sehen wir in dieser Präsentation eine Offenheit, wie sie nur ein paar Jahre später sicherlich nicht mehr vorstellbar gewesen wäre, nicht einmal intern. Und ganz sicher nicht in einem schriftlichen Dokument. Die Präsentation trägt den Titel »Veränderungen im Markt Deutschland – Einstieg in das CAS-Segment«, was sich erstmal wenig aufregend anhört. Aber die Folien haben es in sich. CAS steht für Comprehensive Advice Services, also jene Kunden, die umfassend beraten werden wollen, die mit ihrem Kundenbetreuer Anlagemöglichkeiten diskutieren und entsprechend auch von ihm kontaktiert werden wollen. Demgegenüber stehen die Non-Comprehensive Advice Services, also NCAS-Kunden, und das sind die, die auf gar keinen Fall kontaktiert werden wollen. Schwarzgeldkunden, Steuerunehrliche, fallen in diese Kategorie, weil sie wenig Spuren hinterlassen möchten. Für die NCAS-Kunden, so heißt es in der Präsentation, stehe Diskretion und das Bankgeheimnis im Vordergrund. Kontakt sei nur selten erwünscht. Normalerweise werden an diese Kunden zum Beispiel keine Kontoauszüge verschickt, wodurch auch die Gefahr verringert wird, dass sie in die Hände von Steuerfahndern geraten. Die Banker halten sogar dezidiert eine Entdeckungsgefahr fest. Die Präsentation widmet sich also, wie wir dem Titel entnehmen, dem Einstieg der Credit Suisse in das Geschäft mit den CAS-Kunden in Deutschland, den Steuerehrlichen. Es lässt sich aus den Folien herauslesen, dass die Bank sich nun auch um jene bemühen wolle, die nicht Steuern hinterziehen wollen, und auch, dass dieses Ansinnen neu ist, daher Einstieg. Bislang nämlich, jedenfalls kann man die Präsentation so verstehen, hat die Credit Suisse vor allem mit Schwarzgeldkunden aus Deutschland Geschäfte gemacht und ihnen also wissentlich geholfen, Steuern zu hinterziehen. Nun war es bisher ein sehr offenes Geheimnis, dass viele Deutsche, die in der Vergangenheit ein Schweizer Konto hatten, damit den Fiskus hintergehen wollten. Aber offen ausgesprochen haben die helvetischen Banken das nicht. Der Imageschaden wäre brutal gewesen. Und wenn es doch einmal zur Sprache kam, haben sich die Banken normalerweise hinter Allgemeinplätzen versteckt. So erklärte der damalige Chef der Credit Suisse, Lukas Mühlemann, in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung noch im Jahr 2001, die Schweiz wolle kein Schlupfloch für zweifelhafte und schon gar nicht für kriminelle Gelder und für Steuerflüchtlinge sein. Und doch beschließt sein Institut erst Jahre später, jetzt ins Geschäft mit den Unverdächtigen einzusteigen. Diese Präsentation legt nahe, die Credit Suisse wusste damals, dass sie bei Straftaten behilflich war. Das Erstaunliche ist für uns, wie genau die Bank das wusste. In der Präsentation legen die Verfasser interne Zahlen vor. Demnach seien noch 2004 88% der deutschen Kunden der Bank derartige NCAS-Kunden gewesen. In anderen Worten, fast alle. Die Credit Suisse hat also Straftaten ermöglicht. Wie die Verfasser, Credit Suisse-Mitarbeiter, auf Folie 4 selbst schreiben, wer in Deutschland Steuern hinterzieht, riskiert ohne weiteres eine unbedingte Gefängnisstrafe. Dass Beihilfe zur Steuerhinterziehung heute kein so einfaches Geschäftsmodell mehr ist, hängt mit Whistleblowern wie Sina L., Politikern wie Peer Steinbrück und dem Druck der Vereinigten Staaten zusammen. Aber auch mit Norbert Walter Borjans, dem früheren Finanzminister von Nordrhein-Westfalen und Parteivorsitzenden der SPD. Als wir ihn im Dezember 2021 im Willy-Brandt-Haus, der Parteizentrale der Sozialdemokraten, zum Gespräch treffen, hat er den Parteivorsitz gerade erst abgegeben. Das Büro befindet sich im 7. Stock. Ganz vorne in der Spitze des dreieckigen Gebäudes an der Stresemannstraße, das wie ein Schiffsbug in Richtung Kreuzberg ragt. Der Schreibtisch wirkt schon ausgeräumt. Walter Borjans ist gerade dabei, seine Unterlagen, Geräte und Daten zu übergeben. Er hat nicht mehr für das Amt kandidiert. Seine Partei wurde bei der Bundestagswahl stärkste Kraft, Olaf Scholz überraschend Kanzler. Walter Borjans wird vor allem die Geschlossenheit zwischen Parteigremien, Kanzlerkandidat und Jusos zugerechnet. Wir treffen wohl auch deshalb auf einen entspannten Mann, auf dem Sprung in den politischen Ruhestand. Dass Walter Borjans überhaupt Parteichef werden konnte, dass er als ehemaliger Landesminister bekannt und beliebt genug war, lag auch an seinem Leib- und Magenthema, dem Kampf gegen Steuerhinterzieher und ihre Helfer. Norbert Walter Borjans, kurz Novabo, war als NRW-Finanzminister für den Ankauf von 11 Steuer-CDs verantwortlich. Er kaufte interne Daten der UBS, der Julius Baer Bank und eben auch der Credit Suisse. Vor allem machte er den Ankauf von Datenträgern mit Informationen über mutmaßliche Steuerverbrecher zum politischen Machtwerkzeug. Er setzte damit die Schweizer Banken unter Druck und sorgte dafür, dass sich kein deutscher Steuerhinterzieher mit Schweizer Bankkonto mehr sicher fühlen konnte. Tausende Steuersünder zeigten sich vorsorglich gleich selbst an. Aus Strafen und nachgezahlten Steuern flossen nach Walter Borjans Rechnung über die Jahre mehr als 7 Milliarden Euro an den Staat zurück. Während Walter Borjans die politische Verantwortung trug und Geld für die Beschaffung der Datenträger bereitstellte, war der Wuppertaler Fahnder Peter Beckhoff sein ausführender Arm. Borjans hatte Beckhoff zu Beginn seiner Amtszeit persönlich angerufen und damit alle protokollarischen Gepflogenheiten der Ministerialbürokratie ignoriert. Er habe dann auch einen sehr kurz angebundenen Fahnder am Telefon erlebt, der kurz darauf in Walter Borjans Vorzimmer anrief, um zu fragen, ob das wirklich der echte Minister gewesen sei. Beckhoff hatte guten Grund für dieses Misstrauen, aber dazu später. Das nächste Gespräch, ein Treffen im Ministerium, sei jedenfalls besser verlaufen und habe das Vertrauen geschaffen, um die Strategie des Datenkaufs aktiv zu verfolgen. Keine lange Einleitung, präzise in der Darstellung, regungslose Mimik, konkrete Vorstellungen von den nächsten Schritten. So beschreibt Walter Borjans den Fahnder in seinem Buch »Steuern, der große Bluff«. So haben auch wir Beckhoff kennengelernt, als wir ihn vor einigen Jahren einmal getroffen haben. Ein wortkarger, aber sehr einnehmender Beamter, der sich nicht scheut, sich mit den ganz Großen anzulegen. Und der selbstgebackenen Kuchen zum Gespräch mitbringt. Walter Borjans wurde für sein Vorgehen politisch angefeindet. Von der Opposition im Düsseldorfer Landtag, vom amtierenden Bundesfinanzminister Schäuble und am lautesten aus der Schweiz. Bis heute ist er im Nachbarland wohl der bekannteste deutsche Landesfinanzminister. 2012 wurde er in der Schweiz sogar angezeigt. Wegen Verletzung des Bankgeheimnisses, Wirtschaftsspionage, Verrat von Geschäftsgeheimnissen, illegale Beschaffung personenbezogener Daten und Hehlerei. Letzteres ist Novabos Lieblingsvorwurf. Damit macht sich Deutschland zum Hehler, sagte damals auch die Schweizerische Bankenvereinigung. Der Chef der Außenpolitischen Kommission, Roland Rino Büchel, SVP, nannte die Informanten der deutschen Fahnder charakterlose kleine Gauner. Auch wir gehen davon aus, dass uns in der Schweiz massive Vorwürfe gemacht werden, wenn wir unsere Recherchen veröffentlichen. Damit können wir leben. Wir machen nur unseren Job. Wir sehen einen Missstand, überprüfen ihn und veröffentlichen. Eines möchten wir an dieser Stelle aber klarstellen. Die Süddeutsche Zeitung zahlt nicht für Informationen. Niemals. Soporific Data hat uns die Daten ohne Gegenleistung überlassen. Walter Borjans bezahlte in seiner Zeit als Finanzminister 19 Millionen Euro für Daten. Die Hehler, das seien aber nicht seine Beamten, sondern die Schweizer Banken gewesen. Sie hätten den deutschen Steuerhinterziehern gegenüber argumentiert: Ich weiß, dass du deinem Staat Geld vorenthalten hast, widerrechtlich, und du jetzt in Not bist, weil du das zu Hause nicht erzählen darfst. Und ich biete dir jetzt schlechte Zinsen, hohe Gebühren, komme billig an dieses Geld. Die Banken hätten mit dem Geld Geschäfte gemacht und so eine kriminelle Kette weitergeführt, die Steuerhinterzieher begonnen hätten. Seine Strategie habe diese Kette durchbrochen. In Deutschland haben allerlei Gerichte den Kauf von Steuer-CDs geprüft. Das Finanzgericht Köln, das Landgericht Düsseldorf und auch das Bundesverfassungsgericht erklärten die Verwertung für rechtmäßig. Walter Borjans ist eines ganz wichtig. Seine Politik habe sich nie gegen die Schweiz gerichtet, nur gegen schwarze Schafe unter den Banken. Wenn das Ansehen des Landes gelitten habe, dann nicht seinetwegen. Was die Schweizer Uhrmacher an gutem Ruf erzielt hatten mit Präzision und Verlässlichkeit, hat eben ein Teil des Schweizer Finanzwesens auch an Ruf zerstört. Die Schweizer Banken erkennen irgendwann, dass es möglicherweise wirtschaftlicher sein könnte, wenn sie dem Druck aus Deutschland, den USA und anderen Staaten ein wenig nachgeben. Guten Willen zeigen. Dem folgt die Schweizer Politik. Im Geheimen verhandeln die Schweiz und die deutsche Bundesregierung über ein Steuerabkommen. Das undeklarierte Vermögen deutscher Staatsbürger auf Schweizer Konten soll einmal rückwirkend für 10 Jahre und pauschal besteuert werden. Alles unter Wahrung der Anonymität. Für den deutschen Staat würde dies gewaltige Einnahmen bedeuten. Schließlich geht man 2010 davon aus, dass bis zu 175 Milliarden Euro Schwarzgeld aus Deutschland auf Schweizer Konten liegen. Das geplante Abkommen soll die Banken zwar verpflichten, Kapitalerträge zu besteuern und an Deutschland weiterzuleiten, aber von wem die abgeführten Steuern stammen, sollen deutsche Finanzämter nicht erfahren. Im Gegenzug soll sich die Bundesrepublik verpflichten, keine Datenträger mit belastenden Informationen mehr zu kaufen. Finanzminister Schäuble erwartete 10 Milliarden Euro Einnahmen, aber der Verhandlungsprozess blieb nicht geheim. Norbert Walter Borjans bekam davon Wind. Ich bin damals nicht von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble auf dieses geplante Abkommen hingewiesen worden, sondern aus dem Kreis von Journalisten, erinnert er sich. Und manchmal findet man ja dann plötzlich den Entwurf des Abkommens in der Straßenbahn. Dann habe ich festgestellt, das ist nichts anderes als ein Freibrief. Also rief Walter Borjans, er war damals auch Vorsitzender der Landesfinanzministerkonferenz, bei Schäuble an und bat darum, das geheim verhandelte Abkommen sehen zu dürfen. Doch Schäuble lehnte dies ab. In einem Spiegel-Interview prangerte Borjans daraufhin das geplante Abkommen als skandalös an. Was das Verbot eines Ankaufs von Steuer-CDs angeht, klagte er, wir geben doch unser schärfstes Schwert nicht aus der Hand, die Furcht vor der Entdeckung. Er jedenfalls werde alles tun, um diesen Ablasshandel für Steuerhinterzieher im Bundesrat zu Fall zu bringen. Und so kam es. Das Abkommen war schon von beiden Staaten unterzeichnet, scheiterte aber Anfang 2013 an der Mehrheit der SPD-geführten Länder im Bundesrat. Natürlich ist das Abkommen in die Mühlen des parteipolitischen Streits geraten. Aber dieser Streit passt nur zu gut in die Geschichte des rebellischen und unbeirrten Finanzministers aus NRW. Walter Borjans beschreibt den Antrieb für seine Strategie anders. Mit einem Wort, Notwehr. Denn die hinterzogenen Steuern hätten in Deutschland gefehlt und die Steuerehrlichen, alle, die sich kein Konto in der Schweiz leisten konnten, stärker belastet. Was Walter Borjans und seine Leute damals nicht ahnten, der Schweizer Geheimdienst NDB setzt einen Spion auf die deutschen Steuerfahnder an. Der Mann, er heißt Daniel M., hatte einst für die Polizei gearbeitet, später kümmerte er sich bei der UBS um die Sicherheit. Nun soll er Informationen über Nordrhein-Westfalens Finanzermittler sammeln, über jene Männer also, die die Daten von Sina L. ausgewertet und damit Millionen hinterzogener Steuern eingetrieben hatten. Der Spion bekommt vom Schweizer Geheimdienst offenbar den Auftrag, eine Liste mit persönlichen Daten der Steuerfahnder zusammenzutragen. Adressen, Telefonnummern, die Namen ihrer Ehefrauen und sonstige Lebensumstände. Klingt banal, ist aber keine leichte Aufgabe. Peter Beckhoff beispielsweise ist eine gesichtslose Legende. Uns sind keine Fotos von ihm bekannt. Auch als ihn die Süddeutsche Zeitung einmal interviewte, wurde kein Foto gezeigt, sondern ein schwarzer Schatten. Und auf diesen öffentlichkeitsscheuen Ermittler wird nun also ein Spion angesetzt. Es ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Der Schweizer Geheimdienst spioniert auf deutschem Boden deutsche Staatsbeamte aus. Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht, sagte die frühere deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel einmal und meinte damit die Lauschaktionen des amerikanischen Geheimdienstes, die Edward Snowden aufgedeckt hatte. Die Schweiz tat es trotzdem. Der Spion sammelte also Informationen über Beckhoff, dessen Namen sich inzwischen auch international herumgesprochen hatte. Ein Whistleblower nach dem anderen nahm Kontakt zur Wuppertaler Steuerfahndung auf, um belastendes Material dort abzugeben. Offenbar vertrauten diese Menschen darauf, dass Informationen dort ernst genommen und professionell ausgewertet würden. Und die Bezahlung stimmte. Manchmal sollen ganze Festplatten allerdings auch einfach im Briefkasten der Fahnder gelegen haben. Bald wurde auch klar, wofür der Spion Daniel M. die Informationen beschaffen sollte. Am 15. März 2012 erlässt die Schweizer Bundesanwaltschaft Haftbefehl gegen drei Fahnder aus Nordrhein-Westfalen, namentlich gegen Peter Beckhoff und zwei seiner Kollegen, die wir nicht nennen, da sie bisher nicht in der Öffentlichkeit standen. Die Schweizer Bundesanwaltschaft wirft den drei Männern Anstiftung zur Bankgeheimnisverletzung vor. Eine Straftat, die mit Gefängnis geahndet werden kann. Fast 10 Jahre später hält die Schweiz den Vorwurf noch immer aufrecht. Einer der drei deutschen Fahnder ist längst gestorben. Seine beiden Kollegen, die mittlerweile bereits in Rente sind, haben die Schweiz seither angeblich nicht mehr betreten, denn sie würden wohl sofort verhaftet. Noch immer. Es ist ein Schicksal, das womöglich auch uns bevorsteht. Im schlimmsten Fall. Leider kann uns aber vor der Veröffentlichung niemand eine definitive Antwort geben. Wir haben in der Schweiz und in Deutschland mittlerweile etliche Juristen um Rat gefragt. Und letztlich kommen sie alle zu dem gleichen Schluss. Nach Artikel 47 des Schweizer Bankengesetzes droht uns Strafverfolgung, wenn wir Informationen eines Bankeninsiders, was in unserem Fall allerdings unklar ist, wir kennen die Identität von Soporific Data ja nicht, veröffentlichen. Der Strafrahmen reicht, wie gesagt, von der Geldstrafe bis zu 3 Jahren Haft. Ob diese Informationen von überragendem öffentlichen Interesse sind, macht erstmal keinen Unterschied. Erst recht nicht, dass eine derartige Veröffentlichung in so ziemlich jedem anderen westlichen Land, auch Deutschland, erlaubt wäre. Ausdrückliche Ausnahmen für Journalistinnen und Journalisten seien im Gesetz nicht vorgesehen, erklärt uns der Schweizer Jurist Christoph Winzeler, der am Gesetzeskommentar zum Bankengesetz mitgeschrieben hat. Doch wir sind überzeugt, dass nicht strafbar sein kann, was einem übergeordneten Interesse dient. Aber wir sind auch ratlos. Droht uns tatsächlich die Verhaftung, wenn wir nach Veröffentlichung in die Schweiz reisen sollten? Ob die Behörden das wirklich machen würden? Klar ist nur, wir werden nicht riskieren, wegen der geleakten Daten festgesetzt zu werden. Sobald wir die Bank über unsere Recherche und die schweren Vorwürfe informieren und damit aufdecken, dass wir interne Daten gesehen haben, werden weder wir noch unsere involvierten NDR, WDR oder SZ-Kolleginnen und Kollegen einreisen. Keiner soll die Veröffentlichung aus einer Gefängniszelle beobachten und verteidigen müssen. Und ja, es klingt absurd, das hier hinzuschreiben. Immerhin ist es unser Nachbarland, die Schweiz, in der wir schon zigmal waren und fabelhafte Schweizer Freunde und Familie besucht haben. Aber das Bankgesetz ist so. Und es sagt: Achtung! 10. Die Ölpest. Mit manchen Menschen entwickeln wir Investigativreporter eine seltsame Beziehung. Wir begegnen ihnen immer wieder, lernen sie aber nie kennen, jedenfalls nicht persönlich. Wir recherchieren Vorwürfe, die manchmal so schwerwiegend sind, dass sie ihre Karrieren und Existenzen zerstören oder sie gar ihre Freiheit kosten können. Wir befassen uns dutzende Stunden mit ihrem Leben, ohne dass sie auch nur ahnen, jemand könnte sich für sie interessieren. Das klingt nach Stalking. Aber es ist Teil unserer Arbeit, indiskret zu werden. Wir rätseln über die Motive ihres Handelns und spekulieren über ihre wirtschaftlichen und privaten Verhältnisse. Und irgendwann, wenn die Vorwürfe sehr konkret und erhärtet sind, beginnen wir Bekannte oder ehemalige Kolleginnen zu befragen und durchsuchen ihre Urlaubsfotos bei Instagram oder Facebook nach Hinweisen, wo sie sich gerade aufhalten könnten. Wir machen das, wenn der Name dieses Menschen uns in brisanten Unterlagen aufgefallen ist oder eine glaubwürdige Quelle ihn uns genannt hat. Oder wie jetzt, wenn jemand eine seltsam hohe Geldsumme auf einem Schweizer Bankkonto hat und es keine naheliegende Erklärung für diesen Reichtum gibt. Dann beginnen wir, die Person zu durchleuchten. Nicht selten machen wir das alles umsonst. Was auf den ersten Blick nach Korruption aussieht, erweist sich als legales Geschäft. Bei einem vermeintlich geheimen Nummernkonto stellt sich heraus, dass die Steuerbehörden längst Bescheid wissen, oder wir finden schlicht nicht genug Indizien, um die Vorwürfe gerichtsfest zu belegen. Manchmal erweist sich der Missstand auch als nicht gravierend genug. Das deutsche Presserecht legt hier die Hürden für Journalisten hoch, Stichwort öffentliches Interesse. Wenn es nicht gegeben ist, können wir nicht veröffentlichen. Dann legen wir die Recherchen meist etwas frustriert zur Seite und widmen uns anderen Fällen. Aber der Name, ein Passfoto und vielleicht auch die Macken eines Menschen, mit denen man sich tagelang befasst hat, bleiben im Gedächtnis. Und einige von ihnen begegnen uns immer wieder, spätestens wenn ein neues Leak auftaucht. Über die Jahre hat jeder von uns seine speziellen Freunde gefunden, die er immer weiter beobachtet und deren Namen er in Suchmasken tippt, sobald uns neue Unterlagen zugespielt werden. Denn hier, so die Hoffnung, könnte endlich das fehlende Puzzleteil zu finden sein, das eine Veröffentlichung ermöglicht. Da wäre zum Beispiel der deutsche Ex-Spion Werner Maus, den wir in den Panama Papers gefunden haben und der später wegen Steuerhinterziehung angeklagt wurde und die Vorwürfe zurückweist. Oder die putinan Oligarchen Boris und Arkadi Rotenberg, die seit den Panama Papers in so ziemlich jedem Leak aufgetaucht sind, an dem wir seither gearbeitet haben. Oder jener mutmaßliche Helfershelfer des libyschen Diktators Muammar Gaddafi, den wir anhand einer Rechnung für Müllbeseitigung im Münchner Umland aufspürten und der uns an einem bitterkalten Wintermorgen mit Jagdhund und nacktem Bierbauch von seiner Haustüre vertrieb. Diese Geschichte allerdings ist leider noch nicht geschrieben. Noch fehlt uns ein letztes Puzzleteil, ein letzter Beleg. Aber manchmal geht es gut aus. Manchmal finden wir das fehlende Glied in der Kette. Harald Joachim von der Goltz ist so ein Fall. Den in Berlin geborenen Investor fanden wir in den Panama Papers, wo er weit mehr als 50 Millionen US-Dollar in einer angeblich kugelsicheren Konstruktion, so nannte es sein Berater bei der Panama Papers Kanzlei Mossack Fonseca, deponiert hatte, verteilt über anonym wirkende Firmen und Trusts, also heimliche Stiftungen. Aber konnten wir wasserdicht beweisen, dass er Steuern hinterzogen hatte? Oder wie anders ließ sich ein öffentliches Interesse an seinem Vermögen begründen, wenn er das nicht hatte? Damals, 2016, blieben wir vorsichtig und entschieden, unseren Text über ihn nicht in der Zeitung zu veröffentlichen. Wir nahmen den Namen von der Goltz auch aus unserem Buch über die Panama Papers und hefteten alles ab unter der Rubrik »Nicht vergessen«. Später nahm sich ein US-amerikanischer Staatsanwalt der Sache an und ließ Harald Joachim von der Goltz Anfang Dezember 2018 festnehmen. Wir nahmen den nicht gedruckten Text vom Stapel, aktualisierten und veröffentlichten ihn. Endlich. Die Verhandlung gegen von der Goltz zog sich, aber im September 2020 wurde er schließlich zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Er hatte auf schuldig plädiert. Die einfache Wahrheit ist, ich habe das Gesetz gebrochen, sagt der damals 83-Jährige. Damit bestätigt er unsere Rechercheergebnisse. Ein anderer Name, der uns immer wieder begegnet, lautet Martin L. Der Venezolaner, von dem wir in den Panama Papers auch die Kopie eines österreichischen Passes gefunden haben, soll ein professioneller Geldwäscher sein. Zumindest sind US-amerikanische Staatsanwälte davon überzeugt. Er ist eine dieser Figuren, die sich in Netflix-Serien wie Narcos höchstens für Nebenrollen eignen, weil sie im Schatten der exzentrischen Drogenbosse wie langweilige Buchhalter aussehen. In der Realität sind diese Menschen Schlüsselfiguren in den Netzwerken organisierter Kriminalität. Denn Verbrechen wie Drogenschmuggel lohnen sich für die Täter nur, wenn sie das verdiente Geld auch ausgeben können. Dafür aber müssen sie verschleiern, woher es stammt. Und hier kommen jene Männer und gelegentlich auch Frauen ins Spiel, die umgangssprachlich Geldwäscher genannt werden. Sie waschen das schmutzige Geld, indem sie es unauffällig in Geldkreisläufe einspeisen, aus denen es am Ende mit irgendeinem Etikett als vermeintlich ehrlich verdientes Geld wieder herauskommt. Deutschland ist übrigens ein Paradies für Geldwäscher. Und das Etikett ist in sehr vielen Fällen eine teure Immobilie, die mit zwielichtigem Geld, manchmal sogar in bar, gekauft wird und dann offiziell verkauft werden kann. Und schon ist das Geld sauber. L. soll hunderte Millionen Dollar für Drogenschmuggler gewaschen haben. In den Panama Papers tauchte sein Name gleich in mehreren tausend Dateien auf, unter anderem in mehreren gescannten Reisepässen mit seinem Namen. Demnach ist Martin L. 1965 in Caracas, der Hauptstadt Venezuelas, geboren. Neben den Passdokumenten fanden wir in den Panama Papers vor allem Urkunden und Verträge von Briefkastenfirmen, die er benutzte, um seine Investitionen abzuwickeln. Denn das war die Geschichte, die er erzählte. Er sei Finanzfachmann mit internationaler Kundschaft. US-amerikanische Ermittler sahen das dezidiert anders und nahmen ihn Anfang April 2015 in Miami fest. Sie waren sich sicher, dass er nicht nur Drogengeld gewaschen, sondern dabei auch korrupten venezolanischen Eliten geholfen hatte, Staatsgelder zu unterschlagen und ins Ausland zu bringen. Hunderte Millionen landeten so in der Schweiz. Él ist demnach ein Profiteur von Hugo Chávez. Nach einem missglückten Putsch, Inhaftierung und Begnadigung bewarb sich der einstige venezolanische Offizier Hugo Rafael Chávez Frías 1998 um das Amt des Präsidenten. Sein Wahlversprechen? Eine bolivarische Revolution. So wie der venezolanische Unabhängigkeitskämpfer Simón Bolívar wollte er die Völker Südamerikas einen, die Reichen entmachten und den Sozialismus einführen. Einen Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Nachdem er im Dezember 1998 tatsächlich zum venezolanischen Präsidenten gewählt wurde, stoppte er die geplante Privatisierung des Ölkonzerns Petróleos de Venezuela S.A., kurz PDVSA, und verstaatlichte mehr als 1000 Unternehmen aus quasi allen Wirtschaftszweigen. Gleichzeitig flog er ein Heer von kubanischen Ärzten und Ärztinnen ein, um in den Slums des Landes ein Gesundheitssystem aufzubauen. Er eröffnete in ganz Venezuela Supermärkte, die verbilligte Grundnahrungsmittel verkaufen sollten. Schon bald aber zeigte sich die dunkle Seite des Hugo Chávez. Dutzende Radio- und Fernsehsender wurden geschlossen, Oppositionelle inhaftiert, Menschenrechtsaktivisten drangsaliert. Derweil besetzte er wichtige Posten im Staat mit Familienangehörigen. Zunächst wurde sein Vater Gouverneur des Bundesstaates Barinas, später sein großer Bruder. Ein anderer Bruder wurde Vizeminister für Entwicklung im Ministerium für Elektrizität, sein Schwiegersohn wiederum Wissenschafts- und Technologieminister. Minister, Richter und Generäle wurden reich, während viele Menschen weiterhin hungerten. Indes prosperierte der Drogenhandel. Mindestens ein Drittel des kolumbianischen Kokains wird über Venezuela in die USA und nach Europa geschmuggelt, schätzen Experten. Das Militär, das Venezuelas Häfen und Flughäfen kontrolliert, verdient über Schmiergeldzahlungen fleißig mit. Und so brach mit der bolivarischen Revolution auch die Hochphase der Geldwäscher an. Dem Austro-Venezolaner Martin L. sind wir nach den Panama Papers wieder und wieder begegnet, zuletzt in den FinCEN-Files, einer anderen weltweiten Recherche, die wiederum den Verdacht untermauerte, dass der Mann ein vielgefragter Geldwäscher war. Jetzt stellen wir fest, unser alter Bekannter L. war auch Kunde der Credit Suisse. Kollegen des OCCRP finden ihn in den Daten, als sie sich die tausenden Kunden aus Venezuela genauer ansehen. Gemeinsam horten venezolanische Kunden laut unserer Daten über 3 Milliarden Schweizer Franken bei der Bank. Venezolaner gelten als Hochrisikokunden, denn lange war es ziemlich schwer, überhaupt Vermögen aus dem südamerikanischen Land zu schaffen, das seit 1999 von Sozialisten regiert wird. Und wem es gelang, der nutzte meist illegale Wege. Bis heute gilt Venezuela als eines der korruptesten Länder der Welt. Das ressourcenreiche Land befindet sich in einer seit Jahren andauernden politischen und wirtschaftlichen Krise, deren Ende nicht abzusehen ist. In der Medizin spricht man von einem Polytrauma, wenn ein Patient mehrere Verletzungen gleichzeitig erleidet und jede einzelne für sich schon lebensbedrohlich ist. Venezuela ist wie ein Patient im Polytrauma. Ein Fünftel der Bevölkerung leidet an Mangelernährung. Wasserknappheit und ständige Stromausfälle prägen den Alltag. Eine galoppierende Inflation lässt den Wert der Staatswährung Bolívar immer weiter verfallen. Schon 2018 betrug die Inflationsrate unglaubliche 130.000%. Im Oktober 2021 führte die Regierung eine neue Währung mit 6 Nullen weniger ein, weil die Abrechnungssysteme im ganzen Land die von der Inflation wertlos gemachten Millionen- und Milliardensummen nicht mehr verarbeiten konnten. 5 Millionen Männer und Frauen sind schon vor der Pandemie in die Nachbarländer geflohen, weil ihnen das Nötigste zum Leben fehlte. Neuerdings wird sogar das Benzin knapp, was besonders absurd ist, da das Land über die größten Ölreserven der Welt verfügt. Aber die heimische Wirtschaft ist nicht mehr in der Lage, die eigene Bevölkerung zu versorgen. Die Ölbohranlagen sind defekt, die Raffinerien marode. Und so liefert Iran, einer der wenigen verbliebenen Verbündeten der linksgerichteten Regierung, Treibstoff nach Caracas. Nach dem Krebstod von Hugo Chavez im Jahr 2013 übernahm sein bisheriger Stellvertreter, der frühere Busfahrer Nicolas Maduro, die Macht. Er machte Venezuela endgültig zu einem Gangsterstaat, in dem die Massen darben, während sich eine korrupte Elite schamlos bereichert. 2020 klagte die US-Regierung Maduro in Abwesenheit an, weil er gemeinsame Sache mit Drogenkartellen mache, um die USA mit Kokain zu überfluten. Die US-Regierung versprach 15 Millionen Dollar Belohnung für Tipps, die zur Ergreifung von Maduro führen. Bis heute hält sich der venezolanische Staatschef mit Unterstützung des Militärs an der Macht. Eine Parallelregierung von Parlamentspräsident Juan Guaido wurde zwar von zahlreichen EU-Staaten zunächst anerkannt, verfügt aber über keine Macht im Land. Auch um die Pressefreiheit ist es schlecht bestellt. Vier unserer Kollegen und Freunde, die Journalisten Ewald Scharfenberg, Joseph Polisuk, Roberto Denis und Alfredo Mesa, mit denen wir seit Jahren zusammengearbeitet haben, mussten um 2017 das Land verlassen, nachdem der Druck auf sie zu groß geworden war. Ein Maduro nahestehender Geschäftsmann war gerichtlich gegen sie vorgegangen, ihnen hatten Gefängnisstrafen gedroht und mit einer unabhängigen Justiz hatten sie in Venezuela nicht rechnen können. Kurz zuvor hatte die Aufdeckerplattform Armando.info, für die alle vier arbeiten, öffentlich gemacht, dass 40% der Richterinnen und Richter Mitglied in Maduros Partei waren. Unsere Kollegen wollten nicht darauf vertrauen, dass ihr Fall von einem unabhängigen Richter verhandelt werden würde. Sie entschieden also, vorerst ins Exil zu gehen, um ihre Recherche zu jenem Geschäftsmann beenden und veröffentlichen zu können. Dass sie gleichzeitig über den Kurznachrichtendienst Twitter auch anonyme Drohungen gegen sich und ihre Familien erhielten, machte ihnen diese schwere Entscheidung leichter. Sie leben nun schon 4 Jahre in Kolumbien, den USA und Mexiko im Exil. Den letzten Anstoß für den wirtschaftlichen Niedergang Venezuelas gab im Jahr 2014 der Verfall des Ölpreises, denn ein Großteil der Wirtschaft des Landes war auf die Förderung des reichlich vorhandenen Rohstoffes ausgerichtet. Die staatliche Fördergesellschaft PDVSA war von Hugo Chavez und seinen Anhängern, den Chavisten, als Geldquelle für sozialpolitische Wohltaten und geostrategische Freundschaftsdienste für sozialistische Bruderstaaten genutzt worden. Diese Quelle versiegte jedoch, weil Chavez nicht investierte und die Förderanlagen veralteten. Im Management der Ölfördergesellschaft saßen loyale Chavisten, deren Priorität die finanzielle Unterstützung der sozialistischen Bewegung blieb. Die USA, die Venezuelas sozialistischen Kurs missbilligten, verschärften den Druck mit Sanktionen. Währenddessen plünderten die Chavisten die Ölfördergesellschaft PDVSA auf unterschiedliche Weise. Insgesamt, so rechnete das Nachrichtenportal Infodio einmal vor, verschwanden zwischen 2002 und 2014 rund 1,5 Billionen Dollar aus den Kassen. Zugleich konnten Millionen Venezolaner, von denen viele in verstaatlichten Firmen arbeiten, von ihren Löhnen nicht einmal mehr die nötigsten Nahrungsmittel kaufen. Aktuell liegt der monatliche Mindestlohn bei umgerechnet 2 Dollar. Ein Liter Milch kostet aber bereits etwa 1,5 Dollar. Der große Raub war möglich, weil PDVSA als international agierender Konzern legal Zugang zu Devisen hatte, die mit dem zunehmenden Verfall der nationalen Währung besonders gefragt waren. Schon unter Hugo Chavez hatte die Regierung die Verfügbarkeit von US-Dollar in Venezuela reguliert und dadurch die Entstehung eines Schwarzmarkts für Dollars befeuert. Durch die Knappheit konnte man für 1 Dollar auf dem Schwarzmarkt viel höhere Preise verlangen als den offiziellen Wechselkurs. Das lockte Mittelsmänner an, die Dollars übrig hatten oder vermitteln konnten. Männer wie Martin L. Und wer hatte sehr viele Dollars übrig, die nicht direkt bei Banken angelegt werden konnten? Drogenbosse. Der Dollarschwarzmarkt wurde also nicht nur genutzt, um ausländisches Geld nach Venezuela zu bringen, sondern auch, um Drogengeld zu waschen. Man musste nur einen Weg finden, das umgetauschte Geld aus der Nationalwährung Bolívar wieder weiterzutauschen. Auch dafür gab es Experten und geeignete Finanzprodukte. Die USA erhöhten aber nicht nur den Druck auf die venezolanische Regierung mit Sanktionen, sondern knöpften sich auch die Geldwäscher der Drogenbosse vor und jene Männer, die den Staatskonzern PDVSA plünderten. Denn wer amerikanische Dollars und amerikanische Banken für Drogengeschäfte, Geldwäsche oder Bestechung nutzt, muss mit der ganzen Härte US-amerikanischer Ermittler rechnen. Von der Drogenbekämpfungsbehörde DEA über das Heimatschutzministerium, die Bundespolizei FBI oder das Innenministerium ermitteln unterschiedlichste Stellen, manchmal gemeinsam gegen Verbrechen dieser Art. Seit 2015 gab es eine Vielzahl an Verfahren, in denen venezolanische und US-amerikanische Staatsbürger in den USA angeklagt wurden. Einige davon finden wir auch als Kunden der Credit Suisse. Da ist Roberto Enrique Rincón Fernández, der im Dezember 2015 festgenommen wurde. Er betrieb mit seinem Partner Abraham José Sierra Bastidas mehrere Energieunternehmen in den USA und gestand, seit 2009 an hochrangige PDVSA-Manager Schmiergelder gezahlt zu haben, um mit seinen Firmen an Ausschreibungen des Ölkonzerns teilnehmen zu dürfen und in der Folge lukrative Aufträge zu bekommen. Zudem hatte er 6 Millionen Dollar Dividendeneinkünfte in einer seiner venezolanischen Firmen bei der Steuererklärung vergessen. Manche seiner insgesamt 7 Konten bei der Credit Suisse, die er mit anderen Personen gemeinsam hielt, waren kurz vor oder während der Zeit seiner gestandenen Taten eröffnet worden. Und 4 waren noch Monate nach seiner Inhaftierung aktiv. Das gilt auch für seinen Kompagnon Sierra Bastidas, der am selben Tag und ebenfalls in Miami festgenommen worden war. Er bekannte sich im März 2016 schuldig. 3 seiner Konten waren noch Monate später aktiv. Die Credit Suisse hätte dies in einer sogenannten Geldwäsche-Verdachtsmeldung zumindest den Behörden melden müssen. Ob sie dies getan hat, ist unklar. Die Bank macht dazu keine Angaben. Wie die Schweiz vermögende Venezolaner hofierte, zeigt der Fall von Nervis Villalobos. Er war unter Hugo Chavez Vizeminister für Energie gewesen. Und Energie bedeutet natürlich insbesondere Öl. Im Jahr 2016, als in Venezuela zwischenzeitlich die Versorgung mit Lebensmitteln zusammenbrach, wollte er sich mit seiner Familie in Genf ansiedeln. Sie erhielten eine Aufenthaltsbewilligung, da sie aus steuerlichen Gründen für den Kanton von großem Interesse waren. So steht es in einem Gerichtsdokument. Willkommen waren sie, weil sie reich waren. Diese Einschätzung änderte sich drastisch, als Ermittlungen gegen Villalobos in den USA, Spanien und Andorra bekannt wurden. Laut den US-Ermittlern soll Villalobos Zulieferer, die an Ausschreibungen der PDVSA teilnahmen, mit Informationen versorgt haben, mit denen sie an lukrative Aufträge kamen. Im Gegenzug kassierte er demnach Schmiergeld. 2 dieser Zulieferer waren laut Anklage die oben genannten Rincón und Sierra. 2019 wurde Villalobos die Aufenthaltsbewilligung wieder entzogen, wogegen er vor dem obersten Verwaltungsgericht der Schweiz klagte. Das Gericht schmetterte die Klage mit drastischen Worten ab. Die Anwesenheit des Betroffenen würde die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden und darüber hinaus dem Ansehen und den internationalen Beziehungen der Schweiz schaden. Die USA hatten inzwischen ein Auslieferungsersuchen an Spanien gerichtet, wo sich Villalobos überwiegend aufhielt. Laut Anklageschrift sollen die Absprachen und Schmiergeldzahlungen zumindest zwischen 2011 und 2013 getätigt worden sein. Genau in dieser Zeit hatte Villalobos ein Konto bei der Credit Suisse. Zwischenzeitlich lagen darauf über 9 Millionen Franken. Ob es für die angeklagten Taten genutzt wurde, ist unklar. Weder Villalobos noch die Credit Suisse beantworteten Fragen zu dem Fall. Es ist auffällig, dass viele dieser Verfahren vor Gerichten in Florida geführt werden. Auch von den Beschuldigten haben viele mindestens einen Wohnsitz in Miami. Die Stadt ist seit einem halben Jahrhundert Anziehungspunkt für Drogenkartelle und windige Finanzfachleute mit Verbindungen nach Lateinamerika. Und es gibt in Florida neben der kubanischen eine große venezolanische Exilgemeinde. Auch unser alter Bekannter Martin L. lebt in Miami. Laut Miami Herald in einer Wohnung im Wert von 1 Million Dollar in einem Wolkenkratzer mit Blick auf den legendären Inselstreifen Miami Beach und das Meer. Al ist auch deshalb interessant, weil sein Konto bei der Credit Suisse noch existierte, nachdem er im Herbst 2015 angeklagt worden war. Wenn einer der eigenen Kunden festgenommen und angeklagt wird, wenn nationale wie internationale Medien darüber berichten, müsste dies einer Bank eigentlich auffallen. Genau deshalb beschäftigen Finanzinstitute Compliance-Experten. Ihr Job ist es, fragwürdige Kunden aufzuspüren und an das Management zu melden, um auf diese Weise zu bewirken, dass die Bank sich von ihnen trennen kann. Die Credit Suisse, die sich auf Anfrage nicht zu diesem konkreten Fall äußern wollte, reagierte aber offenbar nicht auf einen mutmaßlichen Geldwäscher als Kunden. Oder wie sollen wir das interpretieren? Die Bank kann sich jedenfalls nicht auf Nichtwissen hinausreden. Der Abgleich der eigenen Kunden mit internationalen Listen, auf denen kriminelle und politisch exponierte Personen, PEPs, geführt werden, gehört zum Einmaleins der Geldwäschebekämpfung. Unsere Kollegen des OCCRP haben inzwischen ein Extrateam gebildet, um Al und der vielen anderen venezolanischen Bankkunden Herr zu werden. Auch Ewald Scharfenberg und seine Kolleginnen und Kollegen der Plattform Armando.info, die viel mit dem OCCRP zusammenarbeiten, sind im Venezuela-Spezialteam dabei. Akribisch gehen sie nun in unserem Leak die mehr als 6000 Credit Suisse-Konten durch, die laut der Datenbank mit Venezuela verbunden sind, Namen für Namen, und suchen nach Verbindungen, um bisher unbekannte Netzwerke aufzudecken. Wir besorgen uns derweil die Gerichtsakten aus dem Verfahren gegen Al. Dazu muss man wissen, in den USA ist es wesentlich einfacher als in Deutschland, an Dokumente aus Gerichtsprozessen oder Ermittlungsverfahren zu kommen. Es gibt eine zentrale Online-Datenbank, die einfach zu durchsuchen ist. Und für ein paar Dollar kann man sich hunderte Seiten Gerichtsakten herunterladen. Im Vergleich dazu ist Deutschland extrem rückständig. Hierzulande wird weder ein Wortprotokoll geführt, noch sind Gerichtsakten für jedermann einsehbar. Als Martin Al am 13. April 2015 erstmals vor einem Richter erscheinen muss, der über seine Haft entscheidet, sieht die Sache für ihn nicht gut aus. Schnell wird deutlich, welchen Aufwand die US-amerikanischen Behörden betrieben haben, um ihn zu fassen. Die Verhaftung sei der Höhepunkt einer mehrjährigen Ermittlung gewesen, sagt ein Bundesanwalt. Agenten der Antidrogenbehörde DEA, des Ministeriums für Innere Sicherheit und anderer Behörden haben die Telefongespräche des mutmaßlichen Geldwäschers in den USA, aber auch im Ausland, abgehört und den Inhalt seiner E-Mail-Konten beim Provider beschlagnahmt. Zwischenzeitlich hatte er der DEA sogar als Informant gedient und über Drogenhändler und Geldwäscher ausgesagt, war aber, so behauptet es ein Ermittler vor Gericht, nicht immer bei der Wahrheit geblieben und hatte die Behörde verärgert. Als der Richter fragt, was die Agenten bei den Abhöraktionen über ihn herausgefunden hätten, antwortet der Bundesanwalt: Im Wesentlichen, dass Herr L. ein internationales System zur Verschiebung von US-Dollars in Höhe von mindestens 40 Millionen Dollar im Namen von Drogenkartellen und revolutionären paramilitärischen Organisationen in Kolumbien betrieben hat. Seine Investitionen seien ein Deckmantel dafür, dass er unter anderem Geld für Drogenkartelle wasche. Die Klageschrift listet viele seiner Firmen auf. Wir kennen etliche schon aus den Panama Papers. Daneben haben die Ermittler fast 60 Konten identifiziert, die er für seine Deals nutzte. In Singapur, Panama, Hongkong und in der Schweiz. Bei zwei Schweizer Privatbanken, aber offenbar nicht bei der Credit Suisse. Als Vermögen bei der Credit Suisse führten die Fahnder nicht auf. Die Ankläger werfen ihm vor, die Situation in seinem Heimatland Venezuela ausgenutzt und zu Geld gemacht zu haben. Er soll demnach einer der Menschen sein, die mithalfen, Venezuela auszurauben. Die Ermittler sind sich sicher, dass er vor seiner Verhaftung Gelder in Sicherheit gebracht habe. Dies zeigten Bankunterlagen. Wohin das Geld ging, wissen sie aber nicht. Eine US-Bundesanwältin formuliert es so: Wir haben Kenntnis von Bankkonten in der Schweiz. Wir wissen nicht, wie viel Geld sich darauf befindet. Es gibt ein schwebendes Rechtshilfeersuchen an die Schweiz, Euer Ehren. Es handelt sich also um eine riesige Geldsumme und es gibt noch mehr. Wissen Sie, ein paar Millionen Dollar, 2 Millionen Dollar sind hier nur ein Tropfen auf den heißen Stein in Bezug auf das, worauf dieser Angeklagte Zugriff hat. Die Ermittler baten also die Schweizer Justiz um Mithilfe und Auskünfte. Auch in Kolumbien und Hongkong klopften sie an. L blieb weiterhin in Untersuchungshaft, während seine Anwälte alles unternahmen, um einem Prozess entgegenzuwirken. Im November 2015, 7 Monate nach der Verhaftung, erwirkten sie vor Gericht eine Entscheidung, dass ein Prozess nicht länger aufgeschoben werden dürfte. So hatten es die Staatsanwälte beantragt. Sie warteten schließlich noch auf Beweismittel aus der Schweiz, Kolumbien und Hongkong. Als absehbar war, dass diese bis zum Beginn des Prozesses nicht eintreffen würden, brach die Anklage in sich zusammen. Die Behörden gingen einen Deal ein, wonach L sich nur wegen kleinerer Visavergehen schuldig bekannte und nach Monaten in Untersuchungshaft direkt auf freien Fuß kam. Die Geldwäschevorwürfe mussten fallen gelassen werden. Beobachter beschrieben den Vorgang als äußerst ungewöhnliches und für den Staat peinliches Justizdebakel. Es ist ein schwerer Schlag für die Regierung, einen Fall wie diesen so abrupt und so schnell aufzugeben, sagte der ehemalige Staatsanwalt und Geldwäscheexperte Charles A. Intriago dem Magazin Vice über den Fall. Al lebt weiterhin in Miami. Auf seinem Instagram-Profil bezeichnet er sich als Kitesurf-Lehrer in meiner Freizeit, Jongleur, Liebhaber und Händler von allem, was Vintage ist. Wir haben Martin L. angeschrieben. Bis zum Redaktionsschluss dieses Buches haben wir allerdings keine Antwort erhalten. Nach der Anklage gaben viele seiner Banken Geldwäscheverdachtsmeldungen bei der zuständigen US-Behörde FinCEN ab, von der später eine Whistleblowerin Daten entwendete, die als FinCEN-Files bekannt wurden. Auch wir hatten daran mitrecherchiert, also suchen wir noch einmal in den Unterlagen. Aus 2 Verdachtsmeldungen geht hervor, dass L über sein Firmennetzwerk und 2 amerikanische Banken zwischen 2007 und 2016 748 Millionen Dollar verschob. Auch für venezolanische Geschäftspartner. Ob die Verdachtsmeldungen zu weiteren Verfahren führten, ist nicht bekannt. Es gibt aber genug Venezolaner, die die Plünderung ihres Landes nicht hinnehmen wollen und schwere Vorwürfe gegen internationale Banken erheben. Einer davon ist Sair Mundaray. Einst arbeitete er für die venezolanische Generalstaatsanwältin Luisa Ortega Diaz. Er war ein angesehener Strafverfolger, ein Verfechter von Recht und Ordnung. Umso mehr schmerzte es ihn und seine Chefin zuzusehen, wie ihr Land verfiel und die Demokratie ausgehöhlt wurde. Diese einst glühende Anhängerin des Sozialisten Hugo Chavez wurde eine der schärfsten Kritikerin des Regimes seines politischen Erben Maduro. Als sie begann, gemeinsam mit Mundaray gegen Regierungsmitglieder wegen Korruption zu ermitteln, bekam sie Drohanrufe. Gegen Mundaray wurde ein Haftbefehl wegen Hochverrats ausgestellt. Auch nach Ortega Díaz Mann wurde gefahndet. Sie alle beschlossen, das Land so schnell wie möglich zu verlassen und nach Kolumbien zu gehen. Im Gegensatz zu seiner früheren Chefin will Mundaray nicht verraten, wie genau er in das Nachbarland gelangt ist. Nur so viel. Er habe Helfer gehabt und habe irreguläre Wege nutzen müssen, um es zu schaffen. Bei seiner Chefin weiß man, sie fuhr zur Küste, stieg in ein Schnellboot und setzte auf die Karibikinsel Aruba über, von der aus sie in die kolumbianische Hauptstadt Bogotá floh, wo Mundaray schon einige Tage zuvor eingetroffen war. Mittlerweile ist auch seine Familie hier, dazu etliche Kollegen von früher. Seine ehemalige Chefin, Generalstaatsanwältin Ortega Díaz, wird von Bodyguards beschützt. Zu groß ist die Angst vor dem langen Arm der venezolanischen Regierung. Sair Mundaray arbeitet mittlerweile als Rechtsanwalt und vor allem als Rechtsberater für die venezolanische Exilregierung. In Bogotá ist er auf etliche andere Ex-Fahnder und Ex-Ermittler getroffen. Eine Art Klein-Caracas in Kolumbien. Einige von ihnen haben Ermittlungsunterlagen außer Landes geschmuggelt, tausende Seiten gescannter Verträge oder Überweisungen, ihnen zufolge Beweise für Korruption auf höchster Ebene. Wir erreichen Mundaray in den frühen Morgenstunden per Videochat und wenn er von seiner Flucht erzählt, wird sein Redefluss schneller und man merkt ihm an, wie sehr ihn das Geschehene belastet. Ein menschliches, familiäres, persönliches und berufliches Drama, sagt er. Ich konnte nur eine Tasche mitnehmen. und die Kleider, die ich am Leib trug. Er ist sich sicher, dass er bei seinen Ermittlungen den Mächtigen zu nahe gekommen ist, den Anhängern Hugo Chavez und seines Nachfolgers Maduro, genauer gesagt dem engsten Zirkel seiner Unterstützer, der Boligarchie, wie Monterrey sie nennt, die Oligarchen der von dem früheren Präsidenten ausgerufenen bolivarischen Revolution. Diese Leute, da ist Monterrey sich sicher, haben die staatliche Erdölgesellschaft PDVSA als eine Art Selbstbedienungsladen verstanden. Sie haben Venezuela alles genommen. Mithilfe einer Menge krimineller Energie hätten sie das Vermögen der PDVSA außer Landes gebracht. Einer der am häufigsten genutzten Mechanismen war die Simulation von Dienstleistungsverträgen, von Lieferverträgen, von Transaktionen. Auf diese Weise sei Geld auf Konten in aller Welt geflossen, in die Vereinigten Staaten, nach Andorra und in die Schweiz. Und da auch zur Credit Suisse, das sehen wir in unseren Daten. 2018 bestätigte die Bankenaufsichtsbehörde FINMA, dass die Credit Suisse gegen aufsichtsrechtliche Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäscherei verstoßen habe. Über Jahre hinweg habe es die Bank versäumt zu klären, wer wirklich von Verträgen profitiere, wer wirklich auf Gelder zugreifen konnte und wie groß das Geldwäscherisiko bei diesen Kunden war. Außerdem habe es Mängel bei der Dokumentation gegeben. Die Banken sind ohne Zweifel Komplizen bei diesem Verbrechen, sagt Sair Monterrey. Die Compliance-Beauftragten hätten sehen müssen, dass hinter den Überweisungen keine Leistung stand, also Geld nur unter Vorwand verschoben wurde. Es war sehr leicht zu erkennen, dass einige Unternehmen neu gegründet wurden und keine wirtschaftliche Vergangenheit hatten. Es war sehr leicht zu erkennen, dass sie nichts verkaufen, dass sie keine Fabrik haben, dass sie kein Büro haben, dass sie nichts haben und trotzdem einen Vertrag mit einem Staat abschließen, kritisiert Monterrey. Dafür musste man kein Experte sein. 2016 kontaktierten erstmals US-Ermittler die Schweiz. Das amerikanische Justizministerium ermittelte zu Korruption in Venezuela und wollte Informationen zu 18 Schweizer Banken, darunter die Credit Suisse. Von den Informationen erhofften sich die Ermittler Beweismaterial. Im Dezember 2017 eröffnete die Schweizer Bundesanwaltschaft ein Verfahren gegen Unbekannt, stellte es jedoch später wieder ein. Die venezolanische Justiz habe ihnen schlicht keine Beweise geliefert, heißt es aus Behördenkreisen. Die Ermittler, unter ihnen Monterrey, waren da kurz zuvor aus Venezuela geflüchtet. Und ihre Nachfolger wollten sich offenkundig nicht mit der Regierung anlegen. 11. Ein historisches Geständnis. Die Kameras klicken, als der damalige US-Justizminister Eric Holder an einem Montag im Mai 2014 in Washington D.C. hinter einem Vorhang hervortritt und sich an das Rednerpult stellt. Er hält sich nicht mit Vorreden auf und verkündet das Ergebnis einer strafrechtlichen Anklage der USA gegen ein Schweizer Geldinstitut, die Credit Suisse. Nach einer erschöpfenden jahrelangen Ermittlung könne er an diesem Tag ein historisches Schuldgeständnis der Bank verkünden und die größte Geldstrafe, die es je bei einem strafrechtlichen Steuerfall gegeben habe. Das Geldinstitut werde mehr als 1,8 Milliarden Dollar zahlen. Eric Holder weiß an diesem Tag, er hat gewonnen. Er steht erkennbar entspannt vor den Journalistinnen und Journalisten, den Schnurrbart exakt getrimmt, die Krawatte perfekt gebunden und attackiert die Bank mit knappen, präzisen Sätzen, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen lassen. Die Credit Suisse wusste nicht nur von diesen illegalen, grenzüberschreitenden Bankgeschäften, sie hat vorsätzlich mitgeholfen und dazu angestiftet. Die Credit Suisse war zu der Zeit nicht die einzige Schweizer Bank, die massive Probleme mit der US-Regierung hatte. Auch die UBS war, wie in Kapitel 7 beschrieben, von den Amerikanern unter Druck gesetzt worden, Informationen über ihre US-Kunden und deren Kontodaten den Steuerermittlern der USA zugänglich zu machen, wenn sie nicht riskieren wollte, den Zugang zum Dollarmarkt zu verlieren. Die Credit Suisse wie die UBS sahen sich vor die Wahl gestellt, parieren oder untergehen. Was war passiert? Die Kurzversion geht so. Die US-Regierung hatte beschlossen, sich von den Schweizer Banken nicht länger auf der Nase herumtanzen zu lassen. Und so geht die lange Version. Deutlich früher als die meisten anderen westlichen Regierungen, nämlich schon Ende der Nullerjahre dieses Jahrhunderts, hatten die USA beschlossen, die Steuerflucht ihrer Bürgerinnen und Bürger in Staaten wie Luxemburg, die Bermudas oder die Schweiz zu beenden. Und zwar ohne Rücksicht auf die Befindlichkeiten anderer. Die Vereinigten Staaten haben ein starkes nationales Interesse daran, dass sich alle US-Steuerzahler an die Steuergesetze halten, erklärte Barack Obama, der seit dem 20. Januar 2009 in den USA regierte. Anders als bei den meisten anderen Ländern ist es für das US-Finanzministerium und vor allem die US-Steuerbehörde, dem Internal Revenue Service, IRS, nicht relevant, wo jemand mit einer gültigen US-Staatsbürgerschaft wohnt. Steuern werden zu Hause gezahlt. Ausnahmen gibt es fast keine. Insofern ist es nicht schwierig, US-Steuerzahler zu definieren. Die Aufforderung an den Rest der Welt und vor allem an die dortigen Banken lautete also: Wer sich nicht an die Regeln hält, dem drohen heftige Konsequenzen. Bereits als Senator für den US-Bundesstaat Illinois hatte Barack Obama ein härteres Vorgehen gegen Steuersünder gefordert. Als Präsident hatte er nun die Macht, die Forderungen auch durchzusetzen. Und so bliesen die US-Behörden zum Angriff. Und ihre Truppen ließen sich nicht zweimal bitten. Im Gegensatz zum deutschen Kanzlerkandidaten Steinbrück drohte Washington nicht nur mit der Kavallerie, sondern ließ sie auch ausreiten, konstatiert der Schweizer Historiker Stefan Tobler in seinem Buch »Der Kampf um das Schweizer Bankgeheimnis« trocken. Die erste Schweizer Großbank, die von den Amerikanern aufs Korn genommen wurde, war die UBS, der große Rivale der Credit Suisse. Und der Schaden, den die UBS dabei erlitt, schickte Schockwellen durch die Branche. Nicht nur in der Schweiz übrigens. Aber von Anfang an. Im Juni 2008 wurde öffentlich bekannt, dass das amerikanische Justizministerium und die Börsenaufsicht SEC gegen die UBS ermittelten. Der Verdacht lautete, regelmäßige Beihilfe zur Steuerhinterziehung für Zehntausende US-Staatsbürger in den Jahren von 2000 bis 2007. Die US-Behörden legten den Fall von Anfang an groß an. Die Rede war nicht nur von einem großflächigen Betrugsschema, sondern sogar vom größten Anschlag auf die USA seit 9/11. Dabei hatten die US-Ermittler einen wertvollen Informanten. Den früheren UBS-Angestellten Bradley Birkenfeld, der in Kapitel 7 erwähnte UBS-Whistleblower. Der amerikanische Banker hatte bei etlichen Banken gearbeitet, in den 90er Jahren auch bei der Credit Suisse. Er war zuständig für reiche und superreiche Kunden aus den USA. Mit ihnen schaute er sich das Formel-1-Rennen in Monaco an oder schlenderte durch die Arts Basel in Miami. Bei Bedarf, so erzählte er es selbst, schmuggelte er für seine Kunden auch schon mal Diamanten in einer Zahnpastatube in die Schweiz. Nachdem 2007 in den USA ein Gesetz in Kraft getreten war, das Whistleblowern bis zu 30% der Gelder versprach, die vom Finanzamt aufgrund der übergebenen Informationen eingetrieben würden, meldete sich Birkenfeld, der die UBS 2005 verlassen hatte, prompt für das Programm an. »Ich habe den größten Steuerskandal der Welt aufgedeckt«, sagt er heute nicht ganz unbescheiden und auch nicht ganz unzutreffend. Während wir in unseren Credit Suisse-Daten recherchieren und Konto für Konto durchgehen, meldet er sich zufällig bei uns. Wir haben ihn seit 2016, nachdem wir die Panama Papers veröffentlicht hatten, immer mal wieder getroffen. Mal war er wegen des Oktoberfests in der Stadt, mal weil er ein Schlösschen in Deutschland kaufen wollte. Diesmal ist er hier, weil er München als Sitz für eine Organisation zum Schutz von Whistleblowern in Erwägung zieht. Wir treffen Birkenfeld in einem noblen Hotel in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs. Ein Mitfünfziger mit der Statur eines Footballers, das Hemd weit aufgeknöpft, an seiner rechten Hand ein Super Bowl-Ring, so wie ihn die Gewinner der National Football League bekommen. Den Ring hat er einem Profispieler abgekauft. Birkenfeld kann es sich leisten. Denn als Belohnung für seine Hinweise auf das Fehlverhalten der UBS wurde er von den US-Behörden mit mehr als 70 Millionen US-Dollar nach Steuern belohnt. Es ist wie bei fast jedem unserer Treffen. Eigentlich redet nur er. Er hat spannende Geschichten und er erzählt sie gut. Und so hören wir gern zu, wie er wieder von seiner epischen Schlacht gegen die UBS und das Schweizer Bankgeheimnis erzählt. Nicht nur die UBS musste in dieser Schlacht Niederlagen einstecken, auch Bradley Birkenfeld. Nachdem sich nämlich herausgestellt hatte, dass er nicht alles auf den Tisch gepackt hatte, was er über seine Kunden wusste, wurde ihm in den USA ein Prozess gemacht. Er hatte eine Straftat begangen und es half ihm auch nichts, dass er die viel größeren Straftaten seines Arbeitgebers gemeldet hatte. Und so kam er 40 Monate in Haft. Dafür verließ er das Gefängnis als reicher Mann und kann seither mit diesem Geld, brutto waren es sogar mehr als 100 Millionen US-Dollar, das Leben führen, das ihm zuvor seine reichen Kunden gezeigt hatten, als er noch für Schweizer Banken arbeitete. Birkenfeld besitzt mittlerweile eine Villa in Malta. Auch in Italien hat er sich gerade ein Anwesen gekauft. Er jettet um die Welt, sagt gegen die UBS vor Gerichten und Untersuchungsausschüssen aus und hilft anderen Whistleblowern oder eben Journalisten wie uns. Zum Beispiel, indem er uns interessante Gesprächspartner empfiehlt. Er verbindet uns mit einigen Schweizer Bankern, die er von früher kennt. Vielleicht wollen sie ja reden, sagt Birkenfeld, auch wenn ich das nicht glaube. Birkenfeld ist einer der wenigen Whistleblower, die langfristig davon profitiert haben, den Behörden zu helfen. Für die USA hat sich der Deal ebenfalls gelohnt. Im Februar 2009 einigte sich die UBS mit den US-Behörden auf eine Strafzahlung von 780 Millionen Dollar wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Die Bank entschuldigte sich außerdem für ihre Taten und versprach künftig, jeden neuen US-Kunden den US-Behörden zu melden. Die US-Behörden knüpften an die Einigung jedoch noch eine Bedingung. Schweizer Behörden hatten bereits 255 Namen übermittelt, aber die US-Ermittler wollten mehr, viel mehr. Sie wollten 52.000 Namen. Denn von so vielen amerikanischen Kunden hatte die UBS selbst einmal gesprochen. Die Botschaft der Amerikaner war klar: Entweder sie bekommen die Namen oder das Verfahren wird wieder aufgerollt. Dann hätte der UBS nicht nur eine wesentlich höhere Strafe gedroht, sondern sogar der Entzug der US-Bankenlizenz. Was gleichbedeutend mit dem Ende der UBS als international tätiger Bank gewesen wäre, wenn die USA sie auch vom Handel mit US-Dollar ausgeschlossen hätten. Damit hatte aber nicht nur die UBS ein Problem, sondern die ganze Schweiz. Denn damit stand das Schweizer Bankgeheimnis als solches zur Debatte. Wenn die Amerikaner es schafften, die größte Schweizer Bank zur Offenlegung ihrer US-Kunden zu zwingen, was sollte sie davon abhalten, dies auch bei der zweitgrößten, der drittgrößten oder gar bei allen Schweizer Banken zu tun? Entsprechend heftig war die Gegenwehr. Der UBS-Manager Mark Branson erklärte im März 2009 im US-Senat, dass die Herausgabe der Kundendaten schlicht nicht möglich sei, weil dies nach Schweizer Recht illegal sei. Es wäre ein Verstoß gegen Artikel 47 des Bankengesetzes, das Bankgeheimnis. Die Schweizer Regierung setzte sogar noch eines drauf und sprach von einer Verletzung der Souveränität der Schweiz. Beide Argumente waren aus US-Sicht wenig überzeugend. Es sei nicht das Problem der USA, wenn die UBS in einem Clash of Jurisdictions gefangen sei, hieß es aus den USA, also in einem Widerspruch von Zuständigkeiten. Die USA machten klar, dass sie das eigene Interesse an der Durchsetzung ihrer Steuergesetze schlicht höher erachteten als das Recht der Schweiz auf Einhaltung des Bankgeheimnisses. Es war das Prinzip Ober sticht unter, Uncle Sam gegen eine kleine Alpenrepublik. Zugleich setzten die USA ihren Kampf gegen die Schweiz auf vielen Schauplätzen fort. US-Fahnder verhafteten medienwirksam einen Steuerbetrüger nach dem anderen und gaben zugleich bekannt, weitere Schweizer Banken identifiziert zu haben, die, ähnlich wie die UBS, Steuerhinterziehern geholfen hatten. Ein Warnschuss. Die Namen der anderen Geldinstitute wurden zunächst nicht bekannt gegeben, doch unter Schweizer Bankern ging die Angst um. Im März 2009 starteten die USA ein Selbstanzeigeprogramm. Allen Amerikanern und Amerikanerinnen, die ihre bislang geheimen Schweizer Konten meldeten, wurde versprochen, dass sie nur ein geringeres Bußgeld erwarten würde. Die Botschaft war klar: Wer sich stellt, kommt glimpflich davon. Wer weiter schweigt, wird gejagt. Die US-Steuerbehörde IRS rechnete mit so vielen Selbstanzeigen, dass sie zusätzlich 800 Personen einstellte, um diese abzuarbeiten. Ein Aspekt, der in der Schweiz für besondere Gänsehaut gesorgt haben dürfte, die US-Steuerfahnder vernahmen die Steuerhinterzieher, die sich selbst offenbart hatten, und fragten, wie der Betrug abgelaufen war. Welche Bank in der Schweiz? Wer war der zuständige Mitarbeiter? Wie lief die Kommunikation? Was waren die Tricks zur Verschleierung von Geldflüssen? Wusste die Bank, dass hier Steuern hinterzogen wurden? Mit jeder Antwort vervollständigte sich das Bild der Steuerfahnder. So gehen Ermittler normalerweise bei Verbrechersyndikaten vor. Sie recherchieren von außen nach innen. Der Hinweis des einen Verdächtigen ist das Verhängnis des nächsten. Und so ging es weiter. Auf Geständnisse folgten neue Erkenntnisse. Und ganz innen? Da saßen die Schweizer Banker und wussten nicht, was ihnen drohte. Längst war es auch nicht mehr nur ein Fall der UBS. Es war die Causa Schweiz, eine Staatsaffäre. Oder wie konservative Schweizer Medien titelten, der Steuerkrieg. Also brachte jede Seite ihre Kanonen in Stellung. Die Schweizer drohten, die Kundendaten der UBS zu beschlagnahmen, sie bildlich gesprochen in der Schweiz anzuketten, um eine Herausgabe an die US-Behörden zu verhindern. Die Amerikaner wiederum kündigten an, in dem Fall die Klage gegen die UBS zu reaktivieren, mit möglicherweise existenziellen Folgen. Die NZZ am Sonntag sprach von Schicksalstagen für die UBS. Im Hintergrund liefen derweil, um im Bild zu bleiben, Friedensverhandlungen. Und sie trugen Früchte. Am 31. Juli 2009 traten die damalige US-Außenministerin Hillary Clinton und ihre Schweizer Amtskollegin Micheline Calmy-Rey, SP, an die Öffentlichkeit und verkündeten eine Einigung. Entscheidend war wohl, dass die Schweiz einen wichtigen Punkt aufgegeben hatte. Anders als bisher sollten ihre Banken nicht mehr nur Daten zu Steuerbetrug liefern müssen, sondern zu Steuerbetrug und ähnlichen Vergehen. Was sich nach einer Petitesse anhört, kann für Steuerhinterzieher in den USA den Unterschied machen zwischen Gefängnis und Nicht-Gefängnis. Die Schweiz differenziert nämlich zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug. Steuerhinterziehung begeht man, wenn man, vereinfacht gesagt, nur vergisst, Einnahmen in der Steuererklärung anzugeben. Steuerbetrug hingegen ist das Fälschen von Dokumenten, zum Beispiel von Lohnbescheinigungen. Und nur in Fällen von Steuerbetrug tauschte die Schweiz bislang Informationen aus. Dies sollte sich, zumindest im Umgang mit den USA, mit der Formulierung Steuerbetrug und ähnlichen Vergehen ändern. Jetzt waren auch die Steuerhinterzieher dran, die weniger kriminell vorgegangen waren. Dafür sollte das Abkommen nicht rückwirkend gelten. Damit war das Risiko für amerikanische Steuerhinterzieher und die Bank kleiner geworden. Wer etwa rechtzeitig vor Inkrafttreten der Regelung sein Geld aus der Schweiz abgezogen und an anderen Orten untergebracht hatte, musste nicht fürchten, dass sein Name an die amerikanischen Steuerbehörden weitergegeben würde. Zwar hatten sich die Schweizer Unterhändler nicht mit der Forderung durchsetzen können, künftige Klagen gegen weitere Banken des Landes auszuschließen, dafür waren die Amerikaner damit zufrieden, dass die Schweizer nur die Namen von 4.450 amerikanischen UBS-Kunden herausgaben. Das waren längst nicht so viele wie gefordert, aber parallel lief ja noch das Selbstanzeigeprogramm. Und sollte das nicht den nötigen Erfolg bringen, also zu wenige Selbstanzeigen, würden die USA nicht aufgeben. Wenn Sie ein Jahr nach Abschluss des Abkommens nicht Informationen zu mindestens 10.000 US-Steuersündern mit UBS-Bezug hätten, behielten sich die US-Behörden vor, von der UBS doch noch die Herausgabe der ursprünglich geforderten 52.000 Namen gerichtlich durchzusetzen. Für alle Beobachter stellte sich nun die Frage, wie das Abkommen einzuordnen sei. Immerhin hatte der Chef der US-Steuerbehörde IRS, Douglas Shulman, von einem wichtigen Schritt gesprochen, um den Schleier des Bankgeheimnisses zu zerreißen. Und auf der anderen Seite des Ozeans erklärte der Chefredakteur der erzkonservativen Weltwoche, Roger Köppel, fatalistisch, die Zeiten des Bankkundengeheimnisses seien vorbei. Würden doch fremde Beamte nun tief in den Tresoren schnüffeln. Tatsächlich aber war es zunächst nur den Amerikanern gelungen, das Schweizer Bankgeheimnis etwas zu lüften. Alle anderen Staaten blickten noch immer auf die Blackbox Schweiz, in der ihre jeweiligen Bürgerinnen und Bürger das Ersparte außerhalb der Sichtweite der Finanzämter deponieren konnten. Allerdings hatte die US-Steuerbehörde längst weitere Banken ins Visier genommen. Ihr dient der Fall UBS als Blaupause, alle Schweizer Banken anzuklagen, die Amerikanern geholfen haben, Geld am Fiskus vorbeizuschmuggeln, mutmaßte der US-Steueranwalt William Sharp, der etliche US-Kunden von Schweizer Banken vertrat. Betroffen seien rund 20 Banken. Und er sollte Recht behalten. Denn das Selbstanzeigeprogramm der USA brachte den US-Behörden nicht nur die reuigen Sünder, sondern wie erhofft auch deren Helfer zur Kenntnis. Der IRS-Chef Douglas Shulman erklärte im August 2009, unsere Anstrengungen werden nicht bei der UBS stoppen. Er deutete an, dass schon über 400 Selbstanzeigen eingegangen seien, und zwar nicht nur von Kunden der UBS, sondern auch anderer Banken, wie der Credit Suisse. Die Schweizer Banken mussten erkennen, dass sie nicht mehr mit der hundertprozentigen Rückendeckung durch ihre Regierung rechnen konnten. Langsam drehte sich der Wind. So sagte etwa die Schweizer Außenministerin Kalmi Rey, der Bundesrat will nicht, dass unter dem Deckmantel des Bankgeheimnisses schmutziges Geld versteckt wird. Das sollte das neue Programm werden. Das schmutzige Geld sollte nicht mehr bei Schweizer Banken landen. Ganz in diesem Sinne gab die Credit Suisse kurz darauf, Ende 2009 bekannt, kein Schwarzgeld mehr aus umliegenden Ländern anzunehmen. Aber eine genauere Definition dieser beiden Begriffe gab es nicht und auch wenig Erklärungen dazu, wie und ob das eine oder das andere kontrolliert würde. Und was mit dem schmutzigen Geld passieren sollte, das schon in den Tresoren der Banken lag. Selbst zum Austausch von Informationen mit weiteren Ländern zeigte sich die Schweiz bereit und unterzeichnete entsprechende Abkommen. Es gelang ihr auf diese Weise, 2009 von der grauen Liste der OECD gestrichen zu werden, dem Pranger für unkooperative Länder. Wenig später aber sollte die OECD die Schweiz bereits für ihre viel zu enge Auslegung von Amtshilfe kritisieren. Dies sei ein Hindernis für einen effektiven Informationsaustausch. Die Amerikaner preschten derweil weiter vor. Im Frühjahr 2010 verabschiedete der US-Senat den sogenannten Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA. Ziel des Gesetzes ist es, alle Banken der Welt dazu zu zwingen, offenzulegen, wenn US-Steuerpflichtige zu ihren Kunden zählten. Den Banken, die sich verweigerten, würden von den Erträgen ihrer amerikanischen Wertpapiere automatisch 30% abgezogen, und zwar selbst dann, wenn die Transaktionen Kunden betreffen, die gar keine Amerikaner sind. Das bedeutete faktisch, wer nicht spurte, würde sich nicht mehr lang auf dem US-Markt halten können. Nur wenig später, am 13. Juli 2010, rückten mehr als 100 Polizisten bei allen 13 deutschen Filialen der Credit Suisse an. Auslöser waren die Daten, die die deutschen Behörden von Sina L. und seinem Helfer angekauft hatten. Bankkunden wurden befragt und wie in den USA waren plötzlich ihre Berater im Visier der Fahnder. Jene Männer und Frauen also, die mutmaßlich beim Steuerhinterziehen geholfen hatten. Zahlreiche der 1500 Credit Suisse-Kunden, gegen die mittlerweile Strafverfahren hängig waren, denunzierten ihre Kundenberater, die wegen Verdacht auf Beihilfe ins Visier gerieten, schreibt der Historiker Stefan Tobler in seinem Buch »Der Kampf um das Schweizer Bankgeheimnis«. In den USA, wo parallel, aber unabhängig vom deutschen Verfahren ermittelt wurde, erklärte IRS-Direktor Douglas Shulman derweil im Herbst 2010, wir senden eine klare Botschaft an die Steuerzahler, dass wir es ernst meinen mit der Einhaltung von Steuervorschriften. Aus dem Selbstanzeigeprogramm wüssten die Amerikaner mittlerweile von 10.000 Konten von Steuerbetrügern, darunter auch etliche von der Credit Suisse. In Richtung der betroffenen Banken schickte Shulman eine Warnung. Dieses Problem wird nicht verschwinden. Und diejenigen, die versuchen, die US-Steuergesetze zu umgehen, indem sie Vermögen und Einkommen im Ausland verstecken, sowie die Banken und Berater, die ihnen dabei helfen, werden sich dank unserer Bemühungen in diesem Bereich zunehmend gefährdet sehen. Unbemerkt von der Öffentlichkeit hatte das amerikanische Justizministerium inzwischen von der Schweiz die Herausgabe von Kundendaten von rund 10 Banken verlangt. Im Dezember 2010 wurde die Credit Suisse informiert, dass die US-Behörden gegen sie ermitteln. Und zwar nicht nur gegen einzelne Banker, sondern gegen die Bank insgesamt. Eine Woche später klagte das US-Justizministerium 7 ihrer Mitarbeiter an. Der Vorwurf? Sie hätten US-Kunden aktiv bei der Steuerhinterziehung geholfen. Den Schweizer Banken blieb allmählich die Luft weg. Es war vermutlich allen klar, dass es nicht so weitergehen konnte. Im Herbst 2011 übermittelten schließlich mehrere Schweizer Banken, darunter die Credit Suisse, statistische Daten über US-Kunden. Sie nannten deren Zahl, aber keine Namen. Im September 2011 willigte die Credit Suisse ein, wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung 150 Millionen an die Gerichtskasse von Nordrhein-Westfalen zu zahlen. Damit hatte sich für das Bundesland und Finanzminister Walter Borjans der Einsatz einiger Steuermillionen gelohnt. Die Einigung basierte auf jenen Daten, die von Sina L. und dessen Helfer Wolfgang U. angekauft worden waren. Die US-Behörden gaben sich indes immer noch nicht zufrieden. Sie wollten mehr. Sie wollten Ungeheures, sämtliche Korrespondenz aller Schweizer Banken mit US-Kunden, aber auch Kommunikation mit Vermögensverwaltern, Treuhändern und Anwälten. Sie wollten E-Mails, Faxe, Sitzungsprotokolle, Memos und Präsentationen, einfach alles. Dafür gab das Justizministerium der Credit Suisse Frist bis 31. Dezember 2011. Aber die Bank ließ die Frist verstreichen. Im Januar 2012 sah die Credit Suisse dann, was ihr drohte. Der berühmt-berüchtigte Staatsanwalt Preet Bharara, der sich mit Anklagen gegen Banker und andere Finanzkriminelle einen Namen gemacht hatte, klagte drei Mitarbeiter der Schweizer Bank Wegelin an. Kurz darauf musste die Bank, die auf eine 250-jährige Geschichte zurückblickte, schließen. Nun entstand auch Druck innerhalb des Landes. Im April 2012 drängte die schweizerische Bankenaufsicht FINMA, Banken sollten die Namen ihrer Angestellten in die USA senden, nicht aber Namen der Kunden. Sie sollten also lieber eigene Mitarbeiter ans Messer liefern als ihre Kunden. Etwa zur gleichen Zeit verhandelte die Schweiz mit Deutschland über ein Steuerabkommen. Es ging um viel Geld, denn Schätzungen zufolge lagen allein 193 Milliarden Franken Schwarzgeld aus Deutschland auf Schweizer Bankkonten. Die deutschen Unterhändler wollten, dass die Schweiz die Namen der Inhaber dieser Konten und ihre Kontostände regelmäßig übermittelt. Die Schweizer Verhandler boten indes lediglich eine Abgeltungssteuer. Statt die Namen der deutschen Bankkunden zu verraten, sollten die Schweizer Banken von den Erträgen einen gewissen Prozentsatz einbehalten, der an die deutschen Steuerbehörden überwiesen werden sollte. Die deutsche Steuergewerkschaft sprach von Ablasshandel. SPD-Parteichef Sigmar Gabriel gab von einer Ohrfeige für alle ehrlichen Steuerzahler. Am Ende scheiterte das Abkommen, wie bereits im Kapitel 9 erwähnt, an den SPD-geführten Ländern im Bundesrat. Im März 2013 lud die Abteilung Market Management Germany der Credit Suisse zahlreiche deutsche Steuerrechtsanwälte zu einer Telefonkonferenz. Sie betreute die damals etwa 10.000 deutschen Kunden der Bank. Deutschland war zu der Zeit der wichtigste Auslandsmarkt. Die deutschen Kunden wurden in diesen Wochen von der Credit Suisse angerufen und um Nachweise dafür gebeten, dass die Gelder auf den Schweizer Konten versteuert waren. Jetzt wollte die Bank den Kunden und ihren Anwälten offenbar bei der Lösung des Problems behilflich sein. Es ist eine spektakuläre Wende im Verhältnis der Bank zu ihren Kunden. Zuvor hatte die Credit Suisse, wie die meisten anderen Schweizer Banken, oft darauf verwiesen, die Privatsphäre ihrer Kunden respektieren zu wollen. Noch 2010 sagte der damalige Credit Suisse-Chef Walter Berchtold im Interview mit der Zeit, der Schutz der Privatsphäre ihrer Kunden sei nach unserem Staatsverständnis legitim und wichtig. Und seine Bank frage daher nicht aktiv nach, ob Gelder versteuert sind. Das, so Berchtold, würde ja auch wenig nutzen, denn die Bank habe ja keine Möglichkeit, die Angaben zu kontrollieren. Diese Aussage stieß auf Verwunderung, denn Steuernachweise sind einfach zu kontrollieren. Berchtold machte 2010 sehr klar, wo seiner Meinung nach die Linien verliefen, an denen er sich zu orientieren gedachte. Unsere rechtliche und moralische Verpflichtung beschränkt sich darauf, Kunden nicht aktiv bei der Hinterziehung von Steuern zu unterstützen. Das entscheidende Wort in dem Satz ist aktiv. Den 2013 angesprochenen Kunden wurden laut dem juristischen Fachdienst JUWE, dessen Mitarbeiter für gewöhnlich gut informiert sind, eine lange Empfehlungsliste deutscher Steuerkanzleien überreicht. Zu der weiter oben erwähnten Telefonkonferenz wiederum hatte die Credit Suisse die besten Steueranwälte und Steuerberater Deutschlands geladen. Im Call erklärten die Credit Suisse Manager, dass man sich jederzeit an sie wenden könne, wenn es Rückfragen oder weiteren Gesprächsbedarf gebe. Den gab es in der Tat schon wenige Wochen später. Da wurden wieder mutmaßliche Steuerhinterzieher durchsucht. Diesmal hatte das Land Rheinland-Pfalz von unbekannter Quelle Bankdaten aus der Schweiz angekauft. Mainz zahlt Millionen für neue Steuer-CD, titelte die Berliner Zeitung im April 2013. Betroffen waren viele Credit Suisse-Kunden. Gegen mehrere Mitarbeiter des Geldinstituts sowie der 2012 in die Credit Suisse eingegliederten Bank Clariden Loy leitete die Staatsanwaltschaft Koblenz Ermittlungsverfahren wegen Verdacht der Beihilfe zur Steuerhinterziehung ein. Nur zu verständlich, dass die Verteidiger des Schweizer Bankgeheimnisses das Gefühl bekommen mussten, es gehe nun um alles. In dieser Atmosphäre entstand die rechtskonservative Volksinitiative Ja zum Schutz der Privatsphäre. Die zentrale Forderung war, das Bankgeheimnis sollte in die Verfassung des Landes. Der rechtskonservative Abgeordnete Thomas Matter, der hinter der Volksinitiative stand, warnte in der Debatte vor Enteignung, Erpressung, Entführung oder sogar Tötung von Ausländern in gewissen Ländern, sollten diese ihr Vermögen nicht mehr anonym in der Schweiz verwahren können. Dieses Argument wird von den Verteidigern des Bankgeheimnisses immer wieder genannt. Geheime Konten in der Schweiz seien für viele wohlhabende Menschen unerlässlich. Würde in Ländern wie Mexiko oder Kolumbien ihr Vermögen bekannt, gerieten sie in große Gefahr. Kritiker wenden hierzu stets ein, denke man dieses Argument weiter, müsse man den Reichen raten, überhaupt keine Zeichen ihres Geldes zu zeigen. Sie dürften weder Villen noch Limousinen, Schmuck oder teure Kleidung kaufen. Jahre später sollte Matter seine Initiative zurückziehen. Die Schweiz unterzeichnete indes im November 2014 einen internationalen Vertrag, der einen historischen Einschnitt in der Schweizer Geschichte markieren sollte. Er verpflichtete die Banken, ab 2017 Bankdaten von ausländischen Kunden mit anderen Ländern im Rahmen eines sogenannten automatischen Informationsaustausches, AIA, auszutauschen. Entsprechende Abkommen mit einzelnen Ländern sollten folgen. Im selben Jahr, 2014, trat dann US-Justizminister Eric Holder vor die Presse, wie eingangs in diesem Kapitel geschildert, um die Credit Suisse frontal anzugehen. Die Bank wiederum hatte nicht das geringste Interesse, diesen Kampf offen auszutragen. Stattdessen gestand sie gegenüber den US-Behörden ihre Schuld ein und hoffte so, einer Anklage zu entgehen. Tatsächlich waren sich viele US-Beamte unsicher, ob eine Anklage nicht nur die Credit Suisse, sondern den globalen Bankensektor ins Schwanken bringen würde. Die Bank galt als too big to jail, also zu groß, um sie ins Gefängnis zu bringen, und war im Grunde nicht nur systemrelevant für die Schweiz, wie es im Bankenjargon heißt, sondern für die ganze Welt. So zählt der Finanzstabilitätsrat, eine internationale Organisation, die das globale Finanzsystem überwacht, die Credit Suisse zu den 30 global systemrelevanten Banken. Im Klartext heißt das, geht die Credit Suisse zugrunde, wird die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen. Für ihr Schuldeingeständnis bekam das Geldinstitut in der New York Times Beifall. Die Credit Suisse machte, was keine andere Bank ihrer Größe und Bedeutung in den letzten zwei Jahrzehnten tat, sich schuldig erklären für kriminelles Fehlverhalten, schrieb die Zeitung. Der Druck in den USA war zu hoch geworden. Nicht nur das Justizministerium unter Eric Holder, auch der Senat, genauer gesagt das Permanent Subcommittee on Investigations, einer der einflussreichsten Unterausschüsse des US-Senats, hatte die Bank ins Visier genommen. Unter der Leitung des demokratischen Senators Carl Levin und seines republikanischen Kollegen John McCain untersuchten mehr als ein Dutzend Experten zwei Jahre lang The Effort to Collect Unpaid Taxes on Billions in Hidden Offshore Accounts, so der offizielle Titel. Es sollte um nicht gezahlte Steuern auf Milliardenvermögen in Steuerparadiesen gehen. Thema waren aber vor allem die Schweiz, die Credit Suisse, die UBS und ihre Beihilfe zur Steuerhinterziehung durch US-Amerikaner. Am 26. Februar 2014 stellte der Unterausschuss seinen 181-seitigen Abschlussbericht vor und er war vernichtend für die Credit Suisse. Die Bank habe seit 2006 Konten für mehr als 22.000 US-Bürger geführt, auf denen mehr als 12 Milliarden Schweizer Franken gelegen hätten, von denen ein großer Teil Schwarzgeld gewesen sei. Zwar habe die Bank zwischen 2008 und 2011 sogenannte Exit Projects lanciert, bei denen amerikanische Bankkunden gedrängt wurden, ihre Konten gegenüber den US-Behörden offenzulegen. Dabei seien jedoch über 6.000 Konten von US-Amerikanern, die im Ausland leben, ignoriert worden. Die Banker der Credit Suisse hätten, so der Vorwurf der Senatsermittler, ihren Kunden geholfen, Konten vor den US-Behörden zu verschleiern. Große Überweisungen seien bewusst in kleinere Summen aufgesplittet worden, um die 10.000-Dollar-Grenze zu unterlaufen, ab der die amerikanischen Behörden informiert werden müssen. Kundenberater hätten ihren Kunden Kontoauszüge versteckt zwischen den Seiten einer Sports Illustrated übergeben, damit ja auch niemand, vor allem keine neugierigen Ermittler, davon mitbekommen. Und im New Yorker Büro der Credit Suisse, einem von 27 in den Vereinigten Staaten, habe es eine Liste mit wichtigen Telefonnummern gegeben, die zu Finanzdienstleistern führten, die beim Gründen von Briefkastenfirmen behilflich seien. Die Bank wisse sehr wohl, dass einige US-Kunden ihre Konten vor den US-Behörden verbergen wollten und drückte entweder ein Auge zu, dass die Konten nicht deklariert waren, oder half diesen Kontoinhabern manchmal aktiv dabei, Vermögenswerte vor den US-Behörden zu verbergen. Zum Beispiel durch einen besonderen Service am Züricher Flughafen, den fast 10.000 Amerikaner und Amerikanerinnen in Anspruch genommen haben sollen. Die Bankkunden konnten dort in einer eigenen Filiale, Codename SIOA5, zu dem ein spezieller ferngesteuerter Aufzug führte, Geschäfte abwickeln. Sie mussten also nicht einmal den Flughafen verlassen. Sie konnten landen, ihre Kontoauszüge einsehen und wieder durchstarten. Der französische Auslandssender France 24 sprach vom ultimativen Bankvorposten für US-Steuerhinterzieher. Aber das Bankenparadies Schweiz war für US-Amerikaner damit Vergangenheit. Die USA hatten den Steuerkrieg gewonnen. Dass die Kunden anderer Länder in der Schweiz weiterhin ihre Vermögen schwarz parken konnten, war für sie nicht von Interesse. Fortan war klar, keine Bank, deren Manager bei Verstand waren, würde steuerunehrliche US-Amerikaner akzeptieren und solche, die schon Kunden waren, schnellstmöglich aus dem Bestand werfen. Keine Bank jedenfalls, die eine Zukunft im Handel mit dem US-Dollar und weiterhin US-Kunden haben wollte. So dachten wir. Dann sortierten wir unsere geleakten Bankdaten nach Nationalität USA und waren erstaunt. Denn da waren hunderte US-Amerikaner. 12. Der König von Nigeria. Am 28. Februar 2007 erscheint um 10 Uhr morgens ein Mann in den Räumen des Bayerischen Landeskriminalamts in der Orleansstraße 34 in München, der sich als Eduard Seidel vorstellt. In seinem Schlepptau ein bekannter Rechtsanwalt, ein gewiefter Verteidiger. Seidel ist hier zu seiner ersten von insgesamt 3 Vernehmungen. Es geht um den bis dahin größten Wirtschaftsskandal der Bundesrepublik, die Siemens-Affäre. Erst nach einem 5,5-stündigen Vorgespräch, in dem ihm, so hören wir, klargemacht worden sei, was die Staatsanwaltschaft gegen ihn in der Hand habe, sei er wirklich bereit gewesen zu reden. Im Protokoll der Vernehmung ist festgehalten, dass Seidel Kaffee und Wasser gereicht bekam, dazu später ein Essen. Spezifischer wird die Mitschrift an dieser Stelle nicht. Seidel ist einer der maßgeblichen Beschuldigten dieser Affäre. Ihm wird unter anderem in 22 Fällen Bestechung ausländischer Amtsträger vorgeworfen. Der Großteil der Vorwürfe bezieht sich auf den Bereich Telekommunikation, Siemens intern COM genannt, den Seidel in Nigeria von 1985 bis 2004 leitete. 1999 übernahm er die Gesamtleitung in dem Land, was auch Geschäfte im Energiesektor beinhaltete. Gut 3 Monate vor der Befragung, im November 2006, war ein gigantisches Schwarzgeldsystem bei dem Münchner Konzern aufgeflogen. Mithilfe Schweizer, italienischer und Liechtensteiner Beamten hatten Fahnder versteckte Kassen aufgedeckt, über die, so die Vermutung der Ermittler, in Griechenland, Russland, Indonesien und Nigeria Schmiergelder gezahlt wurden, um an lukrative Aufträge zu kommen. Teile dieses Systems waren bei Siemens unternehmensintern schon bekannt geworden, als nigerianische Behörden den Spuren der Milliarden folgten, die der 1998 verstorbene Diktator Sani Abacha außer Landes geschafft hatte. Dabei stießen die Ermittler nicht nur auf hunderte Millionen Euro in der Schweiz, über 200 Millionen US-Dollar davon übrigens bei der Credit Suisse, sondern auch darauf, dass viele Millionen von Siemens über österreichische Konten an Abacha in die Schweiz geflossen waren. Das Unternehmen hatte auf diesem Weg versucht, den Zuschlag für lukrative Staatsaufträge in Nigeria zu bekommen. Siemens schaffte es, intern den Deckel auf diese Affäre zu halten. Damals war die Bestechung ausländischer Amtsträger noch keine Straftat und für Siemens gehörte diese Art der Auftragsbeschaffung zum Alltag. Bis 2002 konnte man Schmiergeld sogar als nützliche Aufwendung von der Steuer absetzen. Und wenn es in den jeweiligen Ländern Ärger gab, weil aufflog, dass der Konzern hochrangige Politiker bestochen hatte, was dort für die Bestochenen und die Bestechenden in der Regel durchaus strafbar war, zahlte Siemens ertappten Mitarbeitern bis in die 90er Jahre nach Spiegelangaben sogar regelmäßig Kaution und Anwalt. In manchen Bereichen hatten Siemens Leute damals, laut eines 2007 erschienenen Berichts, sogar geheime Codes, um per Fax die Höhe der Schmiergelder durchzugeben. Die Buchstaben von Make Profit waren den Zahlen 1 bis 10 zugeordnet. Das M stand also für 1, das A für die 2, das K für die 3 und so weiter. Wenn also, so erklärt es die Zeitschrift Capital, die Anweisung kam, Papiere im Ordner APP abzuheften, hieß das demnach, es waren 2,55% der Auftragssumme fällig. Die Rechtslage in Sachen Korruption änderte sich allerdings 1999. Seither dürfen Deutsche auch im Ausland keine Amtsträger mehr bestechen. Und seit 2002 dürfen sie auch keine Mitarbeiter von Privatfirmen mehr bestechen, also etwa Analysten oder Gutachter. Beides führte aber offenbar nicht dazu, dass sich das bestehende System Siemens den neuen Vorgaben konsequent anpasste. Es werden fromme Richtlinien geschrieben. Auf der anderen Seite der Erdkugel heißt es dann, gelesen, gelacht, gelocht. So zitierte jedenfalls die Financial Times Deutschland 2006 einen Konzerninsider. Das bestätigte sich eindrucksvoll, als die Münchner Staatsanwaltschaft einem anonymen Hinweis nachging, der im Spätsommer 2005 bei ihr eingegangen war. Der Hinweisgeber behauptete, dass ein leitender Siemens-Angestellter über Jahre hinweg hauptsächlich damit beschäftigt gewesen sei, Schmiergeld zu verteilen, Subventionen zu erschleichen und Modelle auszuführen, um Steuern und Abgaben am deutschen Staat vorbeizulenken. Extrem hohe Summen würden da fließen, als Beratergebühren deklariert. Aber tatsächlich Schmiergeld und Geld für Aktionen, die wahrscheinlich nicht legal seien. Die Münchner Fahnder nahmen Kontakt zu den Schweizer Ermittlern auf, die schon länger im Stoff waren, und stellten schnell fest, dass sie auf ein Wespennest der Korruption gestoßen waren. Es war nämlich nicht nur ein leitender Angestellter, es war ein ganzer Haufen. Im November 2006 schließlich durchsuchten hunderte Polizisten, Staatsanwälte und Steuerfahnder den Hauptsitz der Siemens AG am Wittelsbacher Platz im Herzen Münchens. Danach befragten die Ermittler quasi im Wochenrhythmus Siemens-Mitarbeiter und mit jeder Vernehmung wurde das Ausmaß der Affäre deutlicher. Im Mittelpunkt der Befragungen Länderbeauftragte wie Eduard Seidel. Seidel ist zu seiner Vernehmung an jenem Februartag 2007, so ist es in der Niederschrift festgehalten, eigens aus Nigeria angereist, wo er nach seinen Angaben weiterhin lebte, obwohl er nicht mehr für Siemens Nigeria arbeitete. Erst gegen Abend, nach dem langen Vorgespräch, beginnt die protokollierte Befragung zu den jahrelang gezahlten Bestechungsgeldern. Eduard Seidel bestreitet nicht, selbst bestochen zu haben. Das wäre vermutlich auch sinnlos. Dafür gibt es in den Akten zu viele belastende Belege und Aussagen von Ex-Kollegen. Allerdings bestreitet er vehement, Geld für sich selbst abgezweigt zu haben. In keinem Fall habe er sich persönlich bereichert, und zwar weder direkt noch indirekt. Er habe die Schmiergelder auf sogenannten Projektblättern festgehalten. Und sie seien alle im Haus genehmigt worden. Erst später sei dies diskreter geschehen. Nach der Lektüre tausender Seiten der Siemens-Akten scheint uns allerdings klar, So wie das Auslandsgeschäft damals organisiert war, hätte Seidel ideale Bedingungen dafür gehabt, Millionen auf die Seite zu schaffen. Denn er war über Jahrzehnte in der Lage, zig Millionen Euro in Nigeria zu verteilen. Und zwar in der Regel ohne, dass die Empfänger seiner Zahlungen diese je quittiert hätten. Man braucht keinen Professorentitel in Soziologie, um zu verstehen, dass sehr viel Geld und sehr wenig Kontrolle keine gute Kombination sind, sondern eine Struktur bilden, die dazu einlädt, missbraucht zu werden. Siemens selbst wiederum hätte bei möglichem Betrug Seidel kaum angreifen können, denn damit wäre die Korruption aufgeflogen und der daraus resultierende Skandal wäre für Siemens weit problematischer gewesen als eine nur schwerlich beweisbare und bis heute nicht belegte Veruntreuung durch Seidel. Ein damaliger Siemens-Kollege erklärte den Ermittlern in seiner Vernehmung, dass die Abwicklung solcher Transaktionen auf einem absoluten Vertrauen in die Integrität von Herrn Seidel stattgefunden habe. Und wir schauen nun, 15 Jahre nach diesem Prozess, auf 6 Konten in der Schweiz, auf denen er zu verschiedenen Zeitpunkten auffällig viel Geld liegen hat. Eduard Seidel wird später von unzutreffenden Darstellungen sprechen. Seine Einlassungen finden sich an anderer Stelle in diesem Hörbuch und in der Buchausgabe auf den Seiten 264, 265 und 272. Will man den Aussagen von Eduard Seidel und einigen seiner ebenfalls vernommenen Kollegen glauben, liefen die Geschäfte in Nigeria 2002 und 2004 wie folgt. Wichtige Entscheidungsträger wie hochrangige Minister schickten sogenannte Promotoren zu Seidel, die ihm die Wünsche ihrer Auftraggeber mitteilten. Also an wen Siemens wie viel geben sollte, um an staatliche Aufträge, etwa in der Telekommunikation, zu kommen. Unter jenen, an die Siemens bezahlen musste, befanden sich auch politische Parteien sowie Entscheider beim staatlichen nigerianischen Kommunikationskonzern Nitel. Übereinstimmend berichten seine damaligen Kollegen, dass Eduard Seidel am Ende weitgehend allein entschied, wohin die Millionen gingen, und dass er sie selbst überbrachte oder die Verteilung organisierte. Seine Rolle gegenüber den Promotoren, die eher wie Erpresser aufgetreten zu sein scheinen, beschreibt Seidel laut seiner Aussage so, dafür zu sorgen, dass nicht zu viel Schmiergeld gezahlt werden musste, gemessen am Auftragswert des Projekts. Anschließend meldete Seidel, so erzählt er es, seinen Ansprechpartnern im Haupthaus in München, welche Summen er brauchte. Mal wurde das Geld einfach überwiesen, mal wurde es über eine deutsche Firma transferiert, die eine Niederlassung in Nigeria hatte und mitspielte. So fielen die Überweisungen weniger auf. Vor Ort holte Seidel dann das Geld ab. Persönlich, das wird noch eine Rolle spielen. Oft aber verlangte er nach Bargeld aus München, das meistens von Mitarbeitern und in seltenen Fällen von ihm selbst nach Nigeria transportiert wurde. Einer der Boten erzählte den Fahndern in seiner Vernehmung, wie er eines Tages auf dem Weg nach Nigeria vom deutschen Zoll mit großen Mengen Bargeld erwischt worden sei, etwa 200.000 bis 500.000 Euro. Er habe dann behauptet, das Geld werde benötigt, um die lokalen Baukassen in Nigeria aufzufüllen. Dort werde immer Bargeld benötigt, für lokale Unternehmer, die für Siemens aktiv würden. Die Ausrede verfing. Und so wurden die Baukassen bald die Legende, auf die sich die Bargeldtransporteure einigten. Seine damaligen Mitarbeiter waren laut Seidel in die konkreten Abläufe nicht eingebunden. Diese sahen seiner Aussage zufolge so aus, dass ihm das Bargeld aus Deutschland gebracht wurde und die anschließenden Geldübergaben an die Promotoren, dann aus Angst vor Überfällen, so bald wie möglich erfolgten, und zwar auf neutralem Boden. Welchen Anteil des Bargeldes Seidel wirklich übergab, war insofern Vertrauenssache, erklärte er in den Vernehmungen. Ebenso wem die Promotoren die Gelder dann letztendlich aushändigten. Manchmal wird in den Akten erklärt, wie das Verhältnis Schmiergeld zu Auftragswert lautet, etwa für ein 2001 beschlossenes Projekt, bei dem eine Auftragssumme von etwa 20 Millionen Schmiergeld in Höhe von 4,5 Millionen entgegenstand. Der Anteil variierte über die Jahre. Mal waren es 10 bis 15%, die abgegeben werden mussten, mal waren es sogar 30%. Etwa in den 80er Jahren, als Nigeria noch vom hochgradig korrupten Diktator Sani Abacha regiert wurde. Und selbst das rechnete sich noch für Siemens. Schließlich wurden hier und da die eigentlichen Leistungen dann eben teurer berechnet, wie in den Akten nachzulesen ist. Die Aufzeichnungen des Konzerns enden dort, wo Seidel das Geld in Empfang nimmt. Wie genau Seidel das Bargeld nach der Übergabe verwendet, ist nicht mehr belegt, heißt es in einem internen Gutachten des Siemens-Konzerns. Weder quittieren die Bestochenen den Erhalt des Geldes, noch führte Seidel selbst Buch oder behielt Bankbelege oder Notizen. Dafür gab Seidel den Ermittlern eine Erklärung, die einleuchtend scheint. Korruption habe in Nigeria einen hohen Strafrahmen, und zwar bis zu 25 Jahren Haft. Dieses Risiko habe er nicht eingehen wollen, insbesondere da die nigerianischen Gefängnisse seiner Ansicht nach katastrophal seien. Auch habe ihn schon sein ehemaliger Chef angewiesen, schnellstmöglich alles zu vernichten. Damit sind wir bei einem wichtigen Punkt, denn die Münchner Staatsanwaltschaft untersuchte 2007 vor allem die Jahre 2002 bis 2004, weil Seidel im Herbst 2004 Siemens verließ und die Verjährungsfrist bei Bestechungsdelikten 5 Jahre beträgt, die Ermittler also nicht weiter zurückgehen konnten. Offiziell reichte die Anklage allerdings bis September 2006. Aber schon für 2002 bis 2004 fanden die Ermittler Millionen, die an Bestechungsgeldern gezahlt wurden. Nur damit ließen sich die 54 Millionen Franken, die 2006 auf einem von Seidels Schweizer Konten lagen, nicht erklären. Aber vielleicht ist es auch zu kurz gegriffen, nur diese Zeit zu betrachten. Seidel war immerhin seit Anfang der 80er Jahre in Nigeria und seit Mitte der 80er Jahre in verantwortlicher Position für den Bereich Kommunikation. Ein Mitarbeiter aus dieser Zeit schildert in seiner Vernehmung, wie sich Seidel und ein weiterer Kollege regelmäßig in ein Büro zurückgezogen und abgeschlossen hätten. Dazu sei das Gerücht kursiert, dass dort abgerechnet wird und Gelder gezählt werden. An anderer Stelle in den Befragungen zur Siemens-Affäre schildert ein Kollege von damals, es sei in der Kantine Tischgespräch gewesen, auf welche Weise Herr Seidel in Nigeria Geschäfte machte. Nämlich durch Landschaftspflege, wie Seidel es laut Aussagen anderer Kollegen nannte. Seidel hatte sich in Nigeria einen Status erarbeitet oder erschmiert, der ihm den Beinamen König von Nigeria einbrachte. Dafür reichte es nicht aus, nur Bargeld und teure Uhren zu verteilen. Laut einer Notiz in den Akten ließ Seidel einmal 3 teure Uhren kaufen, einmal 2 Uhren im Wert einer niedrigen 6-stelligen Summe. Also kümmerte sich Seidel auf alle denkbaren Arten um die Männer, deren Wohlwollen Siemens und möglicherweise auch ihm selbst sehr viel Geld einbrachte. Wenn jemand aus den Familien dieser Entscheider schwer krank war, egal ob es Messerverletzungen nach einem Überfall waren, ein urologisches Problem oder ein Krebsleiden, dann organisierte Seidel den Besuch in einem deutschen Krankenhaus oder bezahlte die Kosten für einen guten Arzt. Er ermöglichte der Ehefrau eines Politikers sogar eine Fruchtbarkeitsbehandlung in New York, und zwar auf Kosten von Siemens, für etwa 20.000 US-Dollar. Mit Erfolg, sie bekamen Zwillinge. So verschafft man sich Loyalitäten. In seiner Vernehmung erklärte Seidel, er sei frühzeitig von seinem Vorgänger mit den Usancen und Gebräuchen in Nigeria vertraut gemacht worden, ohne die dort keine Geschäfte zustande gekommen wären. Wir sprechen weitere Insider, die damals mit Seidel zu tun hatten, und auf jeden von ihnen hat der vormalige Siemens-Nigeria-Boss bleibenden Eindruck hinterlassen. Er habe sich mit den wichtigen Leuten angefreundet und sie oft zu sich nach Hause eingeladen. Dort habe er seine Qualitäten als perfekter Gastgeber ausgespielt, unterstützt von seiner Frau. Das System habe sehr gut funktioniert. Der erfahrene nigerianische Fachjournalist Aaron Ukodie kommt zu einer ähnlichen Erkenntnis. In einem seiner Bücher über die staatliche Telekommunikationsfirma Nitel schreibt Ukodie auch über Eduard Seidel, den er konsequent Siedel nennt, mit IE statt EI, und dessen Einfluss im Land. Schon die Beschreibung des Deutschen in der Kapitelüberschrift ist eindeutig: Nitels Ersatz-CEO. Nitel ist in Nigeria, was die Telekom in Deutschland war, der staatliche Monopolist in Sachen Telekommunikation. Das Monopol fiel 1992. Später folgte der Versuch einer Privatisierung, aber die Firma blieb immer gelenkt vom Staat. Und obwohl Seidel eigentlich nur Vertragspartner der Nitel war, reichte sein Einfluss laut Ukodie bis ins Unternehmen. In seinem Buch erzählt er beinahe beiläufig, dass Seidel mit 6 nigerianischen Staatschefs gearbeitet, zu Abend gegessen und Telekommunikation-Deals geschlossen habe. Er nennt alle Präsidenten von 1983 bis 2007 und pikanterweise ist einer von ihnen Muhammadu Buhari, der 1983 bis 1985 regierte, seit 2015 wieder im Amt. Damit lange nicht genug, schreibt Okodieh. Seidel habe Beziehungen zu mehr als 10 hochrangigen Vertretern des Kommunikationsministeriums gehabt, die sehr weit ins Persönliche gegangen seien. Manche dieser Namen finden sich auch in den Notizen, die 2006 von der Münchner Staatsanwaltschaft bei Siemens sichergestellt worden waren. Die Gruppe um Seidel arbeitete übrigens mit der Methode »gelbe Post-its«. Das hieß, sie unterschrieben üblicherweise nicht direkt auf der Rechnung oder dem Beleg, sondern auf einem aufgeklebten Post-it, das im Falle eines Falles schnell hätte entfernt werden können. Dann wäre nicht mehr zuzuordnen gewesen, wer die Zahlungen freigegeben hat. Allerdings landeten die Unterlagen dann bei der Staatsanwaltschaft und die meisten Post-its waren noch an Ort und Stelle. Erstaunlicherweise resümiert Okodieh, dass nicht alle in Nigeria in Seidel jemanden gesehen hätten, der Korruption zu seinen Gunsten eingesetzt habe. Manche seien der Ansicht, Seidel habe einfach ein großes Herz gehabt und sich über Gefallen, die man ihm und der Firma tat, die er leitete, gefreut. Im Laufe der Recherche macht einer unserer Kollegen einen seltsamen Fund, der uns stutzig macht. Eduard Seidel gründete in Nigeria Anfang der 90er Jahre gemeinsam mit einem Mann namens Ibrahim Aliu eine Firma namens Communication Equipment and Consultancy Nigerian Limited. Und zwar genauso geschrieben, Consultancy ohne U. Ein Mann gleichen Namens war laut unseren Quellen später, da war die Firma offiziell noch aktiv, sowohl in leitender Stellung im Kommunikationsministerium als auch bei der staatlichen Telekommunikationsfirma Nitel tätig. Wir fragen uns, welchen Zweck sollte diese gemeinsame Firma haben, die übrigens laut Firmenregister bis heute nicht geschlossen ist? Aber es wird noch interessanter, denn auch Seidels Frau findet sich im Firmenregister als Direktorin einer im Dezember 1992 gegründeten Firma namens Informatics General and Electrics Limited. Den zweiten Direktorenposten dieser Firma bekleidete ausgerechnet ein Mann namens Olawale Ige, der von 1990 bis 1992, dem Jahr der Firmengründung, nigerianischer Kommunikationsminister war. Und damit jener Mann, der maßgeblich über die Vergabe von Aufträgen an Firmen wie Siemens entschied. IG wurde später Vorsitzender der staatlichen Telekommunikationsfirma Nitel und ist noch immer als Chairman der Nigeria Internet Group im Geschäft. Hier sind die Fragen fast noch drängender. Wie kommt Seidels Frau dazu, mit dem Kommunikationsminister eine Firma zu leiten? In den Siemens-Akten ist über diese Zeit kein Material vorhanden. 2006 war all das bereits lange verjährt. Aber in den Akten ist sehr wohl dokumentiert, dass Siemens Schmiergeld immer wieder als Zahlungen an Beratungsfirmen getarnt hat. Eduard Seidel wird später von unzutreffenden Darstellungen sprechen. Seine Einlassungen finden sich an anderer Stelle in diesem Hörbuch und in der Buchausgabe auf den Seiten 264, 265 und 272. Siemens erklärt auf Nachfrage dazu, beide Firmen nicht zu kennen. Auch habe man keine Erlaubnis für eine Nebentätigkeit gefunden. In der Zwischenzeit treffen wir eine unserer Quellen und versuchen vorsichtig, noch mehr über den Fall Seidel zu erfahren, vor allem über die Behördenseite. Wir hören, dass Seidels Schweizer Konten, auf die wir dank unserer Daten aus dem Inneren der Credit Suisse gestoßen sind, 2006 offenbar weder der Münchner Staatsanwaltschaft noch der Schweizer Bundesstaatsanwaltschaft offenbart wurden. Das würde zum einen bedeuten, dass der Siemens-Manager sie nicht als Unternehmenskonten gemeldet hat. Zum anderen weist es darauf hin, dass die Bank in der Schweiz keine Geldwäsche-Verdachtsanzeige getätigt hat, obwohl er im Sommer 2006, also kurz bevor die Siemens-Affäre aufflog, mehr als 50 Millionen Schweizer Franken dort liegen hatte. Die Bank muss gewusst haben, dass Seidel in einem für grassierende Korruption bekannten Land arbeitete und lebte, denn er wurde intern mit dem Wohnort Nigeria geführt. Schon diese mutmaßliche Nichtmeldung ist höchst bedenklich. Das Wall Street Journal erwähnt ihn am 16. November 2007 namentlich als einen der mutmaßlichen Bestecher. Und 4 Tage später wird er in die World Check Datenbank aufgenommen. Eine Datenbank, in der so gut wie alle großen Finanzdienstleister ihre Kunden überprüfen. Automatisiert und regelmäßig. Und selbst als Eduard Seidel 2008 in München wegen Korruption zu 1 Jahr auf Bewährung verurteilt wird und Siemens wegen der Affäre in den USA beinahe 450 Millionen US-Dollar Strafe bezahlen muss, gibt die Bank offenbar keine Geldwäsche-Verdachtsmeldung ab. Jedenfalls findet keine solche Meldung unseres Wissens nach zur Münchner Staatsanwaltschaft. Seidels Konto bei der Schweizer Bank jedoch bestand weiter. An dieser Stelle schreiben wir Schweizer Bank statt Credit Suisse, weil wie in den Pandora Papers Dokumenten, dem Leak an vertraulichen Unterlagen zu Briefkastenfirmen aus zahlreichen Steueroasen, die dem International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, zugespielt worden waren, einen Hinweis darauf finden, dass Seidels Konten ursprünglich nicht bei der Credit Suisse geführt wurden. Zur Erinnerung. Seidel hatte sich, wie in Kapitel 6 beschrieben, im Februar 2008 eine Offshore-Firma auf den britischen Jungferninseln zugelegt, auf die wir in den Pandora Papers gestoßen sind. In den Dokumenten dazu wird erwähnt, der Zweck der Firma sei es, ein Konto bei der Clariden Loy AG in Zürich zu halten. Zudem wird Seidels Bankberater namentlich eingetragen, ebenfalls ein Clariden Loy-Mann. Die Clariden Loy Bank war eine 100%ige Tochterfirma der Credit Suisse und wurde 4 Jahre später, 2012, von der Credit Suisse einverleibt. Das ist vermutlich der Grund, warum wir 6 Seidel-Konten in unserem Leak sehen. Die Credit Suisse-Tochter wäre also die Bank gewesen, die 2007, nach der Erwähnung Seidels im Wall Street Journal und den Eintragungen in die Datenbänke, sein Konto als verdächtig hätte melden müssen, vor allem bei den Summen, die der Siemens-Manager dort deponiert hatte. Andere Banken haben genau das damals übrigens getan, erfahren wir von der Münchner Staatsanwaltschaft. Demnach hätten etwa die UBS und die Dresdner Bank, Schweiz, nach der Siemens-Affäre ihre Kunden auf Zusammenhänge durchforstet und gefundene Konten gemeldet, woraufhin 2-stellige Millionensummen eingezogen wurden. Von der Clariden Loy gelangte jedoch keine derartige Meldung zu den Fahndern. Die bereits erwähnte Schweizer Compliance-Spezialistin Monika Roth sagt, dass ein Konto in solchen Fällen schon gemeldet werden müsse, wenn es nur den Hauch des Verdachts gäbe, dass das Konto im Zusammenhang mit dem Schmiergeldskandal steht. Und es sei ihr rätselhaft und unerklärlich, wieso das dann nicht gemacht wurde. Immerhin habe die Bank sich dadurch strafbar gemacht. Diese Konstellation entlastet die Credit Suisse nicht entscheidend. Denn wenn es schon die Tochterbank Clariden Loy unterlassen hätte, Seidel wegen auffälliger Geldsummen den Behörden zu melden, so hätte es nach 2012 wenigstens die Credit Suisse tun müssen. Die Bank müsste nach der Eingliederung der Clariden Loy ihre neuen Kunden sorgfältig überprüft haben und dabei extern, Stichwort Google, Worldcheck oder LexisNexis Datenbank, überall war er zu finden, unweigerlich auf Seidels Verurteilung im größten Korruptionsskandal Deutschlands gestoßen sein und intern auf sehr viel Geld. Seidel blieb aber nach unseren Informationen bis mindestens Sommer 2016 Kunde der Credit Suisse und hat auf jenem Konto, auf dem 10 Jahre zuvor die 54 Millionen geparkt waren, zu dieser Zeit noch immer oder aber schon wieder 10 Millionen Schweizer Franken. Eduard Seidel wird später im Zusammenhang mit den Konten von unzutreffenden und konstruierten Zusammenhängen sprechen. Seine Einlassungen finden sich an anderer Stelle in diesem Hörbuch und in der Buchausgabe auf den Seiten 264, 265 und 272. Die Credit Suisse erklärt auf Anfrage, sie könne zu konkreten Kundenbeziehungen keine Stellung nehmen. Die Bank halte sich aber an die geltenden globalen und lokalen Gesetze und Bestimmungen. Die alten Siemens-Akten zeigen überdeutlich, dass nicht restlos aufgeklärt werden konnte, wie viele Millionen Seidel wann an wen übergab. Etliche hohe Zahlungen, die er als Schmiergeld zur Weiterverwendung aus München erhielt, die wie gesagt nur die Jahre 2002 bis 2004 betreffen, konnte oder wollte Seidel nicht zuordnen, etwa einen Scheck über 1,3 Millionen Dollar im Juni 2002 oder eine Überweisung Anfang 2000 über 1,5 Millionen Dollar an ein Nummernkonto in Genf. Bei einem Transfer von 2,5 Millionen Euro wiederum konnte sich Seidel angeblich nicht erinnern, worum es gegangen sei. Bei einer Überweisung von etwa 1 Million Schweizer Franken für ein Projekt in Nigeria konnte oder wollte er sich an keine Einzelheiten erinnern. Und jetzt wird es schon wieder seltsam. Der Geschäftsführer jener deutschen Firma, die für Siemens jahrelang Scheintransfers nach Nigeria vornahm, damit der Münchner Konzern unauffällig Schmiergeld ins Land bringen konnte, sagte aus, dass zwischen 2004 und 2007 noch 2,15 Millionen Euro nach Nigeria geschickt worden seien. Und abgeholt habe sie, laut seinem Angestellten in Lagos, eben Eduard Seidel, den der Angestellte zudem noch beschrieb mit »ein älterer Herr mit rötlichem Haar und leichtem osteuropäischem Akzent«, was auf den in den 60er Jahren aus der Ukraine nach Deutschland übersiedelten Seidel zutrifft. Das letzte Bündel Scheine holt Seidel demnach am 14. März 2007 ab, also 2 Wochen nach seinen 3 Vernehmungen beim Bayerischen Landeskriminalamt. In einer späteren Vernehmung erklärte Seidel dazu offenbar aus eigenen Stücken, er habe auch nach seinem Ausscheiden weiterhin Gelder von jener Firma erhalten, um noch bestehende Verpflichtungen zu erfüllen. Diese Altlasten habe er nicht seinem Nachfolger aufbürden wollen. Überprüfbar ist nicht, wie er das Geld letztendlich verwendete. Das zeigt umso klarer, wie frei er in seinen Entscheidungen war, selbst nachdem er Siemens verlassen hatte. Für jeden Investigativjournalisten, der Finanzverbrechen verfolgt, gilt die Hauptregel »Follow the money«, folge dem Geld. Das gilt in alle denkbaren Richtungen und heißt in diesem Fall etwa, wenn Seidel 2006 noch mehr als 50 Millionen Schweizer Franken auf dem Konto hatte und 2016 nur noch knapp 10 Millionen, wohin ging das Geld? Wir wissen es nicht. Aber wir sehen in einem geleakten Firmenregister von Dubai, dass er sich dort mehrere Wohnungen gekauft hat. Auch in der legendären, künstlich in Palmenform angelegten Insel The Palm, Jumeirah. Die Wohnungen erwarb er 2009 offenbar mit seiner Briefkastenfirma auf den britischen Jungferninseln oder er übertrug sie an diese. Jedenfalls findet sich in den erwähnten Pandora Papers eine Vollmacht, die es Seidel erlaubt, dort 4 Wohnungen im Namen der Firma zu erwerben. Aus der Vernehmung von 2007 geht hervor, dass er weitere Immobilien in verschiedenen Ländern besitzt oder besessen hat. Natürlich wollen wir mit Eduard Seidel über all das sprechen. Nicht nur, weil es zur journalistischen Sorgfaltspflicht gehört, dass wir die Menschen, über die wir schreiben, mit unseren Recherchen konfrontieren und ihnen die Gelegenheit geben, ihre Sicht der Dinge zu erklären. Denn manchmal lassen sich Vorgänge, die uns dubios erscheinen, ganz einfach erklären. Aber bevor wir ihn sprechen können, müssen wir ihn finden. Aus den Gerichtsunterlagen wissen wir, dass seine Brüder in Baden-Württemberg leben oder lebten. Das wäre eine Möglichkeit. Auch die Adresse seiner Tochter können wir ausfindig machen. Aber wir wollen ihn direkt erreichen. Dass er in der Immobilie in Baden-Württemberg wohnt, die er in seiner Vernehmung 2007 den Fahndern offenlegte, halten wir für wenig wahrscheinlich. Dann wäre da noch das Ferienhaus an der portugiesischen Algarve, von dem er ebenfalls den Ermittlern erzählt hat. Da spielte er zumindest vor einigen Jahren noch im örtlichen Golfclub. Das legt eine Liste von Clubmitgliedern nahe, die wir im Netz finden. In den Unterlagen der Pandora Papers taucht explizit als Wohnadresse Seidels und seiner Frau die Villa auf der Palmeninsel in Dubai auf. Samt Hausnummer. Wir können diese Orte nicht auf gut Glück abklappern, auch wenn es nach einer spannenden Reiseroute klingt, nicht nur wegen Corona. Das käme erst in Frage, wenn sonst nichts funktioniert. Zunächst suchen wir nach anderen Wegen. Wir pflügen durch Datenbanken, die E-Mails, Handynummern und Social-Media-Profile von Millionen Menschen weltweit sammeln. Oft landen diese Informationen dort auf verschlungenen Wegen. Man installiert eine App, die scheinbar kostenlos ist, sagen wir eine App zur Wettervorhersage, und im Hintergrund lädt es das gesamte Telefonbuch auf einen Server. Dieser Kuhhandel stand im Kleingedruckten, das man natürlich nicht gelesen hat. In vielen Ländern der Welt ist das legal. Und ist das Telefonbuch erst einmal übertragen, wird es weiterverkauft an sogenannte Data Broker, die professionell mit personenbezogenen Daten handeln. Und die verkaufen es an Firmen, die jene Datenbanken betreiben. Es ist ein schmutziges Geschäft. Aber für uns kann auch solch eine Information entscheidend sein. Also suchen wir nach Eduard Seidel und finden gleich mehrere Einträge, die zu ihm passen könnten. 2 E-Mail-Adressen, 5 nigerianische Handynummern und weitere in Thailand und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wir haben Glück. Eine dieser Nummern scheint auf WhatsApp aktiv zu sein. Wenn die Nummer korrekt ist, sind wir ihm so nah wie nie zuvor. Über Wochen öffnen wir das Chatfenster immer wieder. Wir sehen, dass er online war. Wir gleichen die Uhrzeiten mit den möglichen Zeitzonen ab. Dubai könnte passen. Aber es gibt noch weitere, völlig legale technische Tricks, um Menschen aufzuspüren. Man nennt das Open Source Intelligence, kurz OSINT. Übersetzt bedeutet es Aufklärung aus offenen Quellen. Es klingt nach Militärjargon, aber viele dieser Methoden wurden von Hackern entwickelt. Bevor sie ihre Opfer angreifen und möglicherweise eine Straftat begehen, versuchen sie auf legalem Weg möglichst viel über sie herauszufinden, aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie schreiben kleine Programme, die viele Rechercheschritte automatisch ausführen. Es ist wie Googlen auf Speed. Aber nicht nur Hacker nutzen diese Methoden, auch die Polizei und Ermittlungsbehörden gehen so vor. Und wir. Eine solche Methode ist es, ein Signal an ein Smartphone zu schicken, um herauszufinden, in welchem Netz es sich gerade befindet. Jede Handynummer ist in einem Heimatnetz in einer Datenbank registriert, damit ein Anruf überhaupt bei der richtigen Nummer und dem gewünschten Gesprächspartner ankommen kann. Und deshalb kann man jederzeit überprüfen, ob sich die gewünschte Nummer in ihrem Heimatnetz befindet und ob sie erreichbar ist. Der Besitzer des Handys merkt davon nichts. Es gibt zahlreiche Websites, die solche Abfragen anbieten, für wenige Cent pro Nummer. Also tippen wir Eduard Seidels Handynummer ein und Sekunden später wissen wir, er ist erreichbar. In seinem Heimatnetz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dort werden wir ihn anrufen, aber erst kurz bevor wir veröffentlichen wollen. 13. Jäger des gestohlenen Geldes. Es ist ein warmer Herbstabend in Barcelona. Die Sonne ist längst hinter dem Horizont verschwunden, als wir durch den Yachthafen Marina Vela schlendern und ziemlich zufrieden sind. Das liegt teils an den wagenradgroßen Paella-Pfannen, die wir zuvor leer gegessen haben, dem spanischen Wein, den wir dazu getrunken haben, vor allem aber an der Gesellschaft, in der wir das Abendessen verbringen konnten. Denn am Ende hat es trotz Corona doch noch geklappt, ein Treffen für dieses Rechercheprojekt abzuhalten, wie wir es bei jeder großen internationalen Zusammenarbeit getan haben. Von den Panama Papers, da waren es sogar 2, eines in Washington D.C. im National Press Building und eines im Redaktionsgebäude der Süddeutschen Zeitung in München, bis zu den FinCEN Files. In Hamburg sogar, weil dort sowieso gerade eine globale Konferenz von Investigativjournalistinnen und Journalisten stattfand. Nun spazieren wir mit unserem rumänischen Kollegen Paul Radu zurück zu unserer Unterkunft. Plötzlich stehen wir neben der Yacht des russischen Oligarchen Roman Abramowitsch, die am Dock vor Anker liegt, groß wie ein ganzer Häuserblock. Für einen kurzen Moment kommen wir der Welt seltsam nah, mit der wir uns den ganzen Tag befasst haben, die der Superreichen. Sie bunkern ihr Geld in Briefkastenfirmen, Trusts und Stiftungen, schieben es von Konten in London über Hongkong weiter nach Zürich. Immer auf der Suche nach Profit und Verschwiegenheit. Längst ist ein paralleles Universum entstanden, in dem sie sich selbst aussuchen, an welche Gesetze sie sich halten und an welche nicht. Wir spazieren weiter und Paul, breite Schultern, graublonder Kurzhaarschnitt, kantiges Kinn, erzählt, wie er einst Größen der organisierten Kriminalität in Rumänien zum Reden brachte. Paul ist zwar erst 46 Jahre alt, aber längst eine Legende in der Welt des Investigativjournalismus. Seine Geschichten sind so unterhaltsam und spannend, dass keiner auf den Weg achtet und wir uns heillos verlaufen. Paul hat 2006 zusammen mit dem US-Journalisten Drew Sullivan das OCCRP gegründet, das Organized Crime and Corruption Reporting Project. Die Idee dahinter war simpel, für den Journalismus zu damaligen Zeiten aber revolutionär. Wenn Verbrecher über internationale Grenzen zusammenarbeiten, dann sollten das auch Journalisten tun, um deren Taten aufzudecken. Wir erkannten, dass es an der Zeit war, zu experimentieren und den investigativen Journalismus auf eine grenzüberschreitende Ebene zu bringen, auf der die neuesten Technologien den Reportern helfen würden, mit der Kreativität und den nahezu unbegrenzten Ressourcen des organisierten Verbrechens und der korrupten Führer Schritt zu halten, so Paul. Was damals als kleine, aber feine Investigativredaktion in Sarajevo begann, ist mittlerweile ein Netzwerk von mehr als 200 der besten Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt. Das OCCRP, das sich aus Spenden, unter anderem von der Skoll Foundation, dem Rockefeller Brothers Fund, dem amerikanischen und dänischen Außenministerium, den Open Society Foundations und der Luminate Stiftung von eBay-Gründer Pierre Omidyar finanziert, bezahlt sie, damit sie das tun, was sich immer weniger Medienhäuser leisten können, vor allem auf dem Balkan, in Russland, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika, recherchieren, ermitteln, enthüllen. Wir, die wir in München leben, fest angestellt bei einer renommierten deutschen Tageszeitung, haben einen Heidenrespekt vor diesen Kolleginnen und Kollegen. Es gehört zu den schönsten Nebenwirkungen des international vernetzten Investigativjournalismus, dass wir in regelmäßigen Abständen mit Menschen zusammenkommen, die für dieselbe Sache brennen. Dieses Mal hat uns Antonio Baquero, der Projektleiter auf Seiten des OCCRP, in seine Heimatstadt Barcelona gelotst und sich auch darum gekümmert, dass wir dort mit exzellentem katalonischem Essen versorgt werden. Und so haben wir jetzt, im Oktober 2021, schon den zweiten Abend in Folge ein paar unbeschwerte Stunden mit alten Bekannten und neu gewonnenen Freunden verbracht. Nach Monaten in Corona-Lockdowns und Homeoffice ein lang herbeigesehnter Moment der Gemeinschaft. Es sind erst 2,5 Wochen vergangen, seit die meisten, die nun auch hier sind, gemeinsam ein anderes großes Projekt veröffentlicht haben: die Pandora Papers. Die weltweite Recherche hat aufgedeckt, wie hunderte Politiker von Steueroasen profitieren. Wie so oft spielten auch Schweizer Banken dabei eine wichtige Rolle. Da internationale Kooperationen seit den Panama Papers zum Branchenstandard geworden sind, ist die Frequenz solcher Großrecherchen gestiegen und einige in der Gruppe sind noch etwas erschöpft. Aber alle sind glücklich, diese gemeinsamen Erfahrungen live und ohne Videoschalte bei einem Glas Wein oder auch mehreren teilen zu können. Mehr als 30 Kolleginnen und Kollegen sind nach Barcelona gekommen, um über das neue Projekt zu sprechen. Die meisten von ihnen gehören zum OCCRP. Die anderen sind von Le Monde, dem Guardian, der SZ, dem NDR und dem WDR. Unser Reporterkollege Sharad Vyas hält den Rekord. Seine Anreise aus der indischen Hauptstadt Neu-Delhi hat 25 Stunden gedauert. Wir sind dankbar und auch ein wenig stolz, Sie alle hier zu sehen. Wir treffen uns 3 Tage lang über viele Stunden in einem fensterlosen Konferenzraum eines Hotels im Stadtteil Aichample. Reihum haben wir kurze Präsentationen vorbereitet. Wir von der Süddeutschen Zeitung geben einen grundsätzlichen Überblick über das Leak, was es aus unserer Sicht belegen kann und in welche Richtungen wir recherchieren wollen. Andere haben sich bereits tief mit einzelnen Korruptionsfällen befasst oder wichtige Kennzahlen berechnet. Jan Strotzig, ein alter Freund, der einst für den Norddeutschen Rundfunk arbeitete und heute Datenspezialist beim OCCRP ist, hat das Leak sogar statistisch vermessen, um herauszufinden, ob es sein könnte, dass alles, was uns zugespielt wurde, fingiert ist. Es gibt Algorithmen, die erkennen würden, wenn beispielsweise die Kontostände in unseren Daten einfach aus Zufallszahlen bestünden. Dann nämlich, so erklärt Jan es uns, würde das Benfordsche Gesetz nicht gelten. Dieses besagt, grob vereinfacht, dass bei zufällig erzeugten Zahlen die ersten Ziffern einer bestimmten Verteilung folgen. Jans Ergebnis ist eindeutig. Man hätte das Material so nicht fälschen können. Er hat auch berechnet, dass wir einen Einblick in Vermögenswerte von über 100 Milliarden Schweizer Franken haben und dass es um Kunden aus mehr als 160 Staaten geht. Nach allen Präsentationen gibt es Raum für Nachfragen und kritische Anmerkungen. Alle Vortragenden werden gelöchert und alle Unsicherheiten in den Annahmen und Ansätzen werden ohne falsche Rücksichtnahme offengelegt. Es ist eine Herausforderung, einem Raum voller Investigativreporter Rede und Antwort zu stehen, aber es macht auch großen Spaß. Wir müssen außerdem ein paar grundsätzliche Fragen klären. Zunächst einmal wäre da, welche Folgen der Bruch des Schweizer Bankengesetzes für unsere Recherchen haben kann. Wie werden die Behörden damit umgehen? Werden sie gegen uns ermitteln, auch wenn unsere Recherchen Missstände zeigen und belegen, dass Kunden und Bank gegen Gesetze verstoßen haben? Etliche Kolleginnen und Kollegen haben Freunde und Verwandte in dem Land. Werden sie noch einreisen und ihre Familien besuchen können? Wir alle finden die Berichterstattung wichtig und haben trotzdem ein mulmiges Gefühl. Eine weitere Diskussion dreht sich um den Projektnamen. Welcher Titel funktioniert? Welcher Hashtag eignet sich, um ein möglichst großes Publikum für unser Thema zu gewinnen? Jeder hat andere Vorstellungen, jede Sprache andere Einschränkungen. Und manche können schlicht Papers oder Leaks nicht mehr hören. Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers und dann noch Offshore Leaks, Lux Leaks, Bahamas Leaks. Es reicht einfach. Wir machen während der 3 Tage in Barcelona mehrere Runden, um Favoriten einzugrenzen. Am Ende steht Swiss Secrets ganz oben. Schweizer Geheimnisse. Das trifft es. Kompliziert wird es vor allem an einem Punkt. Alle wollen möglichst viel über unsere Quelle erfahren. Nach vielen gemeinsamen Stunden in der Konferenz und dem ersten fröhlichen Abend versucht der ein oder andere doch, mehr aus uns dreien herauszubekommen. Wie Investigativjournalisten so sind, klopfen sie jede unserer Formulierungen auf Hinweise ab. Klar, wir würden das genauso tun. Es geht schließlich auch darum, existenzielle Risiken für das eigene Medium zu reduzieren. Alle müssen ausschließen, dass wir jemandem auf den Leim gegangen sind, der uns reinlegen möchte, oder wir etwas übersehen haben und seit Monaten in die falsche Richtung recherchieren. Aber mit jeder Präsentation, mit jeder Diskussion eines konkreten Falles wird sich die ganze Gruppe sicherer, dass das nicht der Fall ist und dass die Geschichten von höchster Relevanz sind. Neben den 30 Anwesenden in Barcelona arbeiten inzwischen 70 weitere Journalisten an dem Projekt mit. Wieder einmal entfaltet sich die ganze Kraft der Kooperation. Wir neigen dazu, Fälle beiseite zu legen, die in Deutschland vielleicht wenig Aufmerksamkeit erregen mögen. Für die Länder, aus denen unsere Kollegen stammen oder in denen sie arbeiten, können genau diese Fälle drastische Konsequenzen haben und politische Skandale auslösen. Zudem zeigen sie ein weltweites Problem auf. Mangelnde Transparenz bei den Finanzen von Politikern und Politikerinnen. Ein Umstand, der zu Missbrauch einlädt und mögliche Interessenskonflikte verschleiert. Da ist zum Beispiel der hier schon wiederholt erwähnte Armen Sarkissian, der seit 2018 Staatspräsident von Armenien ist. Bevor er in das vor allem repräsentative Amt gewählt wurde, war er Ende der 90er Jahre kurzzeitig Premierminister und Botschafter gewesen. Danach hatte er jahrelang große internationale Unternehmen beraten und selbst Unternehmen geführt. Dass er zu großem Wohlstand kam, ist also keine Überraschung. Unter seinen 4 Konten bei der Credit Suisse, die er alle mit seiner Schwester oder Mutter hielt, ist allerdings eines, das er offenkundig über mehrere Jahre verschwiegen hat, nachdem er 2013 ein zweites Mal Botschafter im Vereinigten Königreich wurde. In dem Land, das er repräsentierte und dessen Staatsoberhaupt er heute ist, hätte er sein Vermögen nach den geltenden Gesetzen deklarieren müssen. Er tat das aber offenbar nur teilweise. Laut unserer Kolleginnen und Kollegen vom OCCRP verschwieg er mehr als 10 Millionen Franken vor der armenischen Öffentlichkeit. Sarkissian weist sämtliche Vorwürfe zurück. Details hierzu im Epilog. Unsere armenischen Kollegen im Projekt arbeiten für das Recherchemedium HETK aus der Hauptstadt Erivan. Das OCCRP besteht nicht nur aus einem großen Pool an Reportern, Programmierern und Projektmanagern. Die Organisation hat auch ein weltumspannendes Netz an lokalen Partnermedien. Die Zeitung HETK ist der armenische Partner. Ihr Chef ist Edik Bagdasarian, ein erfahrener Journalist, der seit Jahren gegen Korruption und Vetternwirtschaft anschreibt. Seine Arbeit wurde international ausgezeichnet, als er aufdeckte, dass der armenische Umweltminister Schürfrechte für Minen einfach an Familienmitglieder und Mitarbeiter vergeben hatte. Wochen später wurde Edik von 3 Unbekannten überfallen und bewusstlos geschlagen. Er ist nicht in Barcelona dabei. Aber er schreibt uns, er halte es für möglich, dass ein Strafverfahren gegen den Präsidenten eingeleitet wird, sobald wir veröffentlichen. Im Netzwerk des OCCRP sind viele Reporter wie Edik. Sie arbeiten in ihrer Heimat unter schwierigsten Bedingungen, werden unter Druck gesetzt, erpresst oder gar angegriffen. Im Nachbarland Aserbaidschan gehört Khadija Ismailova dazu, die für ihre Arbeit mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet wurde, in ihrer Heimat aber eine Haftstrafe und eine langjährige Ausreisesperre erhielt. In Togo werden während unserer Recherchen zwei Kollegen verhaftet. Einer der beiden, Ferdinand Ayeté, arbeitet für die Zeitung L'Alternative. Er hatte in einer YouTube-Sendung zwei Ministern Korruption vorgeworfen und war auf ihr Betreiben hin vorgeladen worden. Auf der Wache haben ihn Polizeibeamte dann direkt festgenommen. Ferdinand war Mitglied der Chatgruppen, in denen wir uns über die Recherche austauschen, und wir müssen ihn überhastet daraus entfernen, weil wir fürchten, dass Polizei oder Geheimdienste auf ihren Smartphones mitlesen. Sofort kümmern sich regionale Verantwortliche des OCCRP um Unterstützung für die Kollegen. Sie trommeln auf Twitter, kontaktieren Menschenrechtsgruppen und Politiker, schlagen Alarm. Die Organisation funktioniert als Schutzschild. Einerseits, weil sie die Mittel hat, gute Anwälte bereitzustellen, um Journalisten gegen rechtliche Angriffe zu verteidigen. Andererseits, weil sie Aufmerksamkeit für Fälle wie die von Khadija Ismailova erzeugen kann. Und eines haben wir über die Jahre gelernt. Je mehr Aufmerksamkeit der Fall eines inhaftierten, bedrohten oder angegriffenen Journalisten bekommt, je mehr darüber getwittert und auf Facebook und Instagram geschrieben wird, umso größer die Chance, dass er am Ende glimpflich davonkommt. Für viele unserer Kolleginnen und Kollegen ist die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg der einzige Weg, Missstände unabhängig aufzuarbeiten und die Mächtigen zu kontrollieren. Diejenigen, die aus dysfunktionalen Staaten kommen, haben bei diesem Projekt eine besondere Motivation, weil Schweizer Banken in vielen Fällen Komplizen jener Mächtigen waren und sind. In so ziemlich jedem größeren Fall von Geldwäsche und Korruption, den wir in den vergangenen Jahren untersucht haben, waren Schweizer Banken verwickelt. Schweizer Banker sind die Veteranen, die Großmeister, wenn es um internationale Geldwäsche und Steuerhinterziehung geht, erklärt uns Frank Vogel, der Mitbegründer von Transparency International. Das Bankgeheimnis ist ihre Visitenkarte. Ihr Mangel an Transparenz ermöglicht Finanzkriminalität in großem Stil. Gerade erst hat er ein neues Buch geschrieben, The Enablers, die Ermöglicher. Und es handelt von westlichen Politikern, Behörden, Finanzdienstleistern, die zuschauen und oft genug auch mithelfen, wie ganze Kontinente von korrupten Eliten ausgeplündert werden. Ein Kapitel handelt von Banken und Bankern. Kleptokraten brauchen die Banker, um ihre gestohlenen Beutegüter sicher und heimlich zu parken, schreibt er und betont, dass das Schweizer System besonders beliebt sei. Viele der geheimsten Geschäfte zwischen Kleptokraten und Banken finden in der Schweiz statt, dem Paradies für Finanzvermittler. Der Journalist Oliver Bullough kam vor einigen Jahren zum selben Schluss. Ein ausländischer Kleptokrat könne nur mit Hilfe westlicher Förderer den Besitz eines fragwürdigen Vermögens, das er in einem instabilen Land erwirtschaftet hat, in dem das Gefängnis oft nur eine Gerichtsentscheidung entfernt ist, derart transformieren, dass auch er selbst sich in einen angesehenen Philanthropen verwandelt. Laut der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung, einem ständigen Organ der UN-Generalversammlung, fließen jährlich etwa 88,6 Milliarden Dollar aus Afrika in dubiose Kanäle. Geld, das viele Länder für die Ernährung ihrer Bevölkerung, für ihr Gesundheitssystem und andere Infrastruktur gut brauchen könnten. Zum Vergleich, die gesamte Entwicklungshilfe, die an afrikanische Länder geht, beläuft sich auf schätzungsweise 50 Milliarden Dollar. Der britische Autor und Financial Times-Journalist Tom Burgess beschrieb 2015 in einem beeindruckenden Buch mit dem Titel »Der Fluch des Reichtums« eine Koalition aus korrupten Diktatoren, skrupellosen Eliten und gewissenlosen Bankern, die Hand in Hand arbeite, geeint in ihrer Gier, den afrikanischen Kontinent zu plündern. 2021 veröffentlichte er ein weiteres Buch und zeichnete darin ein noch viel düstereres Bild. Schmutziges Geld, so seine These, sei dabei, die Welt zu erobern. Längst würden wir, und so lautet auch der Titel seines Buches, in Kleptopia leben. Während wir wegschauen, wird uns alles, was uns lieb und teuer ist, gestohlen. Die heutige Generaldirektorin der Welthandelsorganisation, Ngozi Okonjo-Iweala, die zuvor weit oben die Geschicke der Weltbank mitbestimmt hat, brachte das Problem auf den Punkt. Jeden Tag werden Gelder, die für Schulen, das Gesundheitswesen und die Infrastruktur in den schwächsten Volkswirtschaften der Welt bestimmt sind, abgezweigt und in den Finanzzentren und Steuerparadiesen der Welt versteckt. Korruption sei wie eine Krankheit, die das Vertrauen der Menschen in die Regierung untergräbt. Sie untergräbt die Stabilität und Sicherheit von Nationen. In den vergangenen 50 Jahren hat das organisierte Verbrechen ebenso floriert wie die weltweite Korruption. Die daraus gesetzeswidrig erzielten Einkünfte, Experten gehen von Billionen Dollar aus, werden mithilfe westlicher Banker angelegt, vermehrt und gewaschen. Während 10 Millionen Franken, die ein Autokrat auf einem Schweizer Bankkonto anlegt, für das Geldinstitut nichts Ungewöhnliches sein mögen, kann das Geld für tausende Menschen in den ärmsten Ländern der Welt den Unterschied machen zwischen Leben oder Tod. Ein britisches Forscherteam veröffentlichte im vergangenen Jahr ein Modell, das es ermöglichte, den Zusammenhang zwischen fehlenden Staatseinnahmen und Sterblichkeit konkret messbar zu machen. Auf Basis einer Schätzung der Nichtregierungsorganisation Tax Justice Network, wonach sich der jährliche Verlust an Staatseinnahmen allein durch Steuerflucht auf 427 Milliarden Dollar beläuft, berechneten die Forscher, dass mit der identischen Summe der Tod von 600.000 Kindern und mehr als 80.000 Müttern weltweit verhindert werden könnte. Das gilt auch für Gelder, die den Staaten aus anderen Gründen fehlen, etwa weil korrupte Herrscher sie zur Seite geschafft haben. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagte einer der Autoren der Studie, Bruttoinlandsprodukt und Staatseinnahmen müssen deutlich steigen, bevor arme Länder Geld ins Gesundheitssystem stecken und so die Sterblichkeitsrate senken. Aber wenn das erst einmal geschieht, geht es steil aufwärts. Relativ kleine Geldbeträge können dann viel bewegen. Relativ kleine Geldbeträge, wie die mittleren Millionenbeträge, die wir auf den Konten der Politiker sehen. Der Zusammenhang zeigt drastisch, mit welcher Ignoranz Banker an Finanzplätzen wie der Schweiz agieren. Bei den beiseite geschafften Geldern setzt dann wiederum das OCCRP an. Die Non-Profit-Organisation sieht es nicht nur als ihre Aufgabe an, Korruption und andere Straftaten zu enthüllen, sie will auch möglichst viele Beweise und Belege publizieren, sodass Ermittlungsbehörden tätig werden können. Bislang wurden auf Grundlage von OCCRP-Recherchen, wie auf der Homepage der Organisation nachzulesen ist, rund 8 Milliarden Dollar an Steuern und Strafzahlungen erhoben. Rund 130 korrupte Politiker, Beamte oder Unternehmen mussten zurücktreten oder wurden gefeuert. Und es gab mehr als 500 Verhaftungen und Verurteilungen. Das erklärte Ziel des OCCRP ist es bei diesen Recherchen auch, denjenigen das Handwerk zu legen, die Verbrechern, willentlich oder nicht, behilflich sind. Hier unterscheiden wir als SZ-Journalisten uns von den Kolleginnen und Kollegen. Wir recherchieren nur mit der Absicht, Missstände öffentlich zu machen. Wenn das geschehen ist, können Polizei und Justiz ihre Arbeit tun. Das ist nicht mehr unsere Aufgabe. Natürlich freuen wir uns, wenn unsere Arbeit Konsequenzen hat. Aber wir nehmen uns nicht vor, Politiker zu stürzen oder Geschäftsleute vor Gericht zu bringen. Wir verstehen das ganz explizit nicht als unsere Aufgabe. Das ist zugegebenermaßen eine recht bequeme Position. Wir können uns nur deshalb darauf zurückziehen, weil wir in Deutschland arbeiten und uns auf einen funktionierenden Rechtsstaat verlassen können. In vielen Ländern, in denen das OCCRP aktiv ist, ist das nicht möglich. Journalisten übernehmen hier, was Ermittlungsbehörden, Justiz und Gesetzgeber nicht leisten. Und Besserung ist nur zu erwarten, wenn Handlungen Konsequenzen haben. Also wollen die Kollegen Machtmissbrauch aktiv unterbinden und alle Beteiligten zur Rechenschaft ziehen. Zum Beispiel einen Abgeordneten und ehemaligen Pharmaunternehmer aus Aserbaidschan, den unsere OCCRP-Kollegen in den Daten gefunden haben. Aserbaidschanische Politiker und Oligarchen beschäftigen uns seit Jahren regelmäßig. In allen großen Leaks fanden sich Spuren in die herrschende Klasse der durch Öl reich gewordenen Kaukasusrepublik. In einigen Fällen konnten wir mit Kolleginnen wie Khadija Ismailova und Paul Radu sogar geheime Firmen der autokratischen Herrscherfamilie Aliyev enttarnen. Das Korruptionsproblem des Staats ist bekannt. Die Herrscher verstehen ihn als Selbstbedienungsladen. Wer finanziell profitiert, stützt im Gegenzug das Regime. Der Geldschein verteilende Arm Aserbaidschans reichte mindestens bis vor kurzem bis nach Deutschland, und zwar weit in die CDU-CSU. Das konnten wir ebenfalls gemeinsam mit dem OCCRP im Sommer 2017 belegen. Damals hatte das OCCRP uns Bankdaten der dänischen Danske Bank zugänglich gemacht, in denen wir hohe sechsstellige Summen fanden, die an den CSU-Politiker Eduard Lindner überwiesen wurden, einen ehemaligen Staatssekretär und späteren Lobbyisten Aserbaidschans. Lindner trug Sorge dafür, dass ein Teil der Gelder unter anderem zu der CDU-Bundestagsabgeordneten Karin Strenz flossen, was wir ebenfalls aufdeckten. Strenz war schon länger als ungewöhnlich nah an aserbaidschanischen Positionen aufgefallen. Bei Lindner und Strenz wurden im Januar 2021 Büros und Privaträume durchsucht, wegen des Verdachts der Korruption. Die Ermittlungen gegen die 63-jährige Strenz liefen noch, als sie im März 2021 während einer privaten Reise auf dem Rückflug aus Kuba das Bewusstsein verlor und nach einer Notlandung in Irland starb. Das Todesermittlungsverfahren kam zu dem Ergebnis, dass die Ursache eine natürliche war und kein Fremdverschulden vorlag. Ein weiteres Verfahren gegen einen gerade aus dem Bundestag ausgeschiedenen CDU-Abgeordneten läuft bei Redaktionsschluss dieses Buches noch. Auch er soll über Lindner Geld erhalten haben. Aserbaidschan und Korruption sind jedenfalls zwei Wörter, die in unseren Texten meistens nah beieinander stehen. Und so finden wir in den Unterlagen der Credit Suisse, wenig überraschend, noch weitere Kontoinhaber aus der politischen Klasse dieses Landes. Aber besonders interessant bleibt der oben erwähnte einfache Abgeordnete der Präsidentenpartei. Er nämlich hatte unseren Kollegen Paul Radu wegen zwei Artikeln über mutmaßliches Schwarzgeld aus Aserbaidschan verklagt, mit aggressiven Methoden, vor einem Gericht in Großbritannien, obwohl weder er noch Paul dort arbeiten oder leben oder die Artikel dort erschienen wären. Es reichte, dass die Artikel auf Englisch verfasst und in Großbritannien abrufbar waren. Es ist ein Trend, den wir seit Jahren beobachten und fürchten. Sehr reiche Personen nutzen das britische Justizsystem, um aufwendige und kostspielige Verleumdungsklagen anzustrengen. Beobachter sprechen gar von Verleumdungstourismus. Paul Radu schrieb vor einigen Monaten, nachdem seine Anwälte einen günstigen Vergleich erzielt hatten, »Es war schmerzhafter, als ich es mir hätte vorstellen können. Es hat mich viel Zeit, Energie und Geld gekostet und mich für lange Zeit von meiner Arbeit abgehalten.« Und genau darum geht es. Journalisten von ihrer Arbeit abzulenken. Dem Abgeordneten hat es nicht geholfen. Die Nationale Strafverfolgungsbehörde Großbritanniens, NCA, beantragte nur Tage nach unserem Spaziergang im Hafen von Barcelona, Gelder im Wert von mehr als 20 Millionen Dollar zu beschlagnahmen, die auf Konten von ihm, seiner Frau und seinem Neffen liegen. Das Geld sei unrechtmäßig erworben und mit gefälschten Papieren aus Aserbaidschan geschleust worden, wie zuvor von Paul und seinen Kollegen beschrieben. Korruption, Diebstahl, Betrug und Geldwäsche sind die wahrscheinliche Erklärung, argumentiert die Behörde. Sie erwähnte auch ein Konto des Abgeordneten bei der Credit Suisse, von dem er Geld nach Großbritannien verschoben habe. Man habe aber keine Details über dieses Konto noch über die Quelle der ihm zur Verfügung stehenden Mittel. So sei es nicht möglich festzustellen, ob auch dieses Geld illegal erworben sei. Seine Anwältin bestätigte uns auf Anfrage, dass er nur dieses eine Konto bei der Credit Suisse gehabt habe und rechtmäßig verdientes Einkommen aus privaten Geschäftsinteressen der Ursprung seines Wohlstandes sei. Als wir uns in Barcelona von all den Kolleginnen und Kollegen verabschieden, sind wir uns bewusst, dass wir einen wichtigen Schritt weitergekommen sind und wir haben einen genauen Plan für die nächsten Monate und einen Veröffentlichungstermin. Die Zeit rast. Der Druck steigt. 14. Menschenhändler und Foltergeneräle. Die Zeit des algerischen Bürgerkriegs nannte man in Algerien die Schwarze Dekade. Zwischen 1991 und 2002 starben mehr als 150.000 Männer und Frauen. Manche Quellen geben sogar 200.000 Tote an. Der Krieg wurde so grausam und mit derart extremer Brutalität gegen Zivilisten geführt, dass es einem beim Nachlesen den Atem verschlägt. Als einer der Hauptverantwortlichen für das Blutvergießen gilt ein Mann namens Khaled Netzar. Der 1937 geborene General wurde 1990 Verteidigungsminister und nachdem im Jahr darauf die Islamische Heilsfront FIS die Wahlen gewonnen hatte, putschten Netzar und seine Soldaten und setzten Mohamed Boudiaf als Präsidenten ein. Khaled Netzar blieb der starke Mann im Hintergrund, wie die Süddeutsche Zeitung 1992 schrieb, und seine Männer gingen mit unglaublicher Gewalt gegen die Gegner der Militärjunta vor. Einer der Männer aus Netzars Truppe, Leutnant Habib Suaidia, wandte sich allerdings von ihm ab, flüchtete nach Frankreich und veröffentlichte 2001 ein Buch über das, was er in seiner Heimat erlebt hatte. Es heißt »Schmutziger Krieg in Algerien« und ist ein Dokument des Grauens. Suaidia beschreibt etwa, wie seine Kameraden einen 15-Jährigen mit Benzin übergossen und lebendig verbrannten. Oder wie sie einem Islamistenführer den Kopf abschnitten, in einen Sack packten und einem Kommandanten auf den Schreibtisch stellten. Weltweit wurde über das Buch berichtet und der Autor gab zahllose Interviews. Darin beschuldigte er vor allem einen Mann dafür verantwortlich zu sein, dass tausende Menschen gefoltert und ermordet wurden: Khaled Netzar. Und doch konnte Netzar, der die Vorwürfe gegen ihn stets zurückgewiesen hat, 3 Jahre nach der Veröffentlichung des Buches, im Februar 2004, ein erstes Konto bei der Credit Suisse oder einer Bank, die später von der Credit Suisse übernommen wurde, eröffnen und ein zweites im Dezember 2005. Beide wurden erst 2013 geschlossen. In dieser Zeit war die Überprüfung von potenziellen Kunden mit Google längst möglich und wurde in der Finanzwelt auch mehr oder weniger standardmäßig eingesetzt. Mit ein paar Klicks lassen sich heute die Suchergebnisse von 2004 rekonstruieren und sie zeigen, schon damals konnte man auf Dutzende Artikel über Netzar stoßen, indem man ihn einfach googelte. Auch war nur ein Jahr nach Suaidias Buch ein weiteres erschienen. Es heißt »Dans les geôles de Netzar«, in Netzars Kerkern. Auch Amnesty International und Human Rights Watch berichteten über den Foltergeneral. Es war allgemein bekannt, dass es in Algerien einen äußerst blutigen Konflikt gab und dass Netzar die Nummer 1 der Militärjunta war, sagt auch der Anwalt Philip Grant, der Opfer des algerischen Bürgerkriegs vor Gericht vertreten hat. Es sei, so Grant, schlicht unmöglich, dass eine Schweizer Bank nichts von Netzars Rolle im algerischen Bürgerkrieg mitbekommen habe. Die Credit Suisse beantwortete keine Fragen zu ihrem Umgang mit Netzar. Die Frage im Fall Netzar lautet also, wusste die Bank, die ihm ein Konto gab, also wirklich nicht, wen sie da aufnahm? Es lohnt, sich an dieser Stelle einmal genauer mit der Frage zu befassen, wie die Bank das sieht, zumindest heute. Dabei hilft ein Blick auf die Homepage der Bank. Dort beschreibt die Credit Suisse in ihrem Verhaltenskodex, Code of Conduct, den Sinn ihres Handelns in einem Text, der Mitte Januar 2022 exakt 3.943 Wörter hat oder, um noch genauer zu sein, 25.762 Buchstaben. Es ist eine Art Bibel für alle Credit Suisse-Angestellten. Ein Leitfaden für die Anwendung unserer Werte und Prinzipien in einem schnelllebigen, komplexen Umfeld, welches von konstantem Wandel gekennzeichnet ist. So beschreiben es der damalige Credit Suisse-Verwaltungsrat Urs Rohner und Credit Suisse-CEO Thomas Gottstein uns bürgen dafür mit ihrem Namen. Diese beständigen Werte leiten uns, in jeder Situation die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dieser Verhaltenskodex ist ein guter Gradmesser dafür, wie sich die Bank selbst gern sieht und wie sie sich der Öffentlichkeit präsentiert. Vor allem aber ist es ein guter Maßstab für das, was wir in den vergangenen Monaten in unseren Daten entdeckt haben. Die Credit Suisse schreibt in ihrem Verhaltenskodex nämlich, dass es ihre Bestimmung sei, Mehrwert für unsere Kunden und die Gesellschaft zu schaffen. Die Bank und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verpflichten sich, die höchsten Compliance-Standards einzuhalten. Damit legt die Credit Suisse die Latte hoch. Daran muss sie sich messen lassen. Compliance bedeutet übersetzt so etwas wie Erfüllung von Anforderungen. Mediziner sprechen gern von Compliance, wenn Patienten ihren Empfehlungen folgen, etwa wenn sie sich nicht dagegen sträuben, bestimmte Tabletten zu nehmen oder Verhaltensweisen zu ändern. Im Falle von Banken und Finanzdienstleistern geht es bei Compliance hauptsächlich darum, ob Recht und Gesetz eingehalten werden. Das ist jedoch nicht alles. Es geht eben nicht nur um die Befolgung von aktuell geltenden Gesetzen, sondern auch um die bewusste und gewollte Einhaltung von Regeln im weitesten Sinne, heißt es in dem Compliance-Standardwerk »Die Spielregeln des Private Banking in der Schweiz«. Es geht also auch um Dinge, die ethisch falsch sind und dem Ruf des Unternehmens schaden könnten. In der Theorie heißt das also, dass Banken die schwarzen Schafe unter den Kunden aussortieren müssen oder diese am besten gar nicht erst annehmen. Aber in der Praxis wird es offenbar kompliziert, denn wenn viele Millionen Franken winken, sieht das schwarze Schaf vielleicht nur noch dunkelgrau aus. Und es stellt sich die Frage, wie dunkelgrau darf es denn sein, um noch akzeptabel zu sein? Wir müssen noch etwas weiter ausholen. Heutzutage unterhält jedes Unternehmen, das etwas auf sich hält, eine Compliance-Abteilung. Bei der Credit Suisse heißt sie Risk, Legal and Compliance und hat, so hören wir, mehr als 1000 Mitarbeiter. Wie viele es genau sind, verrät die Bank nicht. Die Regeln, an die sich die Banker zu halten haben, sind hingegen öffentlich nachzulesen. Im Schweizer Strafgesetzbuch, der Geldwäschereiverordnung der Finanzmarktaufsicht, dem Bankengesetz, den Grundsätzen der sogenannten Wolfsberg-Gruppe, einer 1999 gegründeten Vereinigung von 13 internationalen Großbanken, den Standesregeln der Schweizer Bankiersvereinigung oder eben im Verhaltenskodex der Bank selbst. Unter dem Punkt Accountability, also Verantwortung, heißt es dort, dass die Credit Suisse es als ihre Pflicht sehe, Menschenrechte zu fördern. Außerdem stünden ökologische Überlegungen im Mittelpunkt unseres Handelns als Bank. Das klingt gut, aber nach allem, was wir in den vergangenen Monaten herausgefunden haben, auch reichlich absurd. Denn schon längst haben wir etliche Kunden in den Daten gefunden, die für vieles bekannt sind, aber nicht dafür, ökologisch zu handeln, die Menschenrechte zu achten oder gar zu fördern. Und das Entscheidende? Bei vielen dieser Kunden war all das schon bekannt, bevor sie Kunden der Bank wurden. Wie bei Khaled Netzar beispielsweise, dem Foltergeneral aus Algerien. Aber man muss nicht so weit in die Vergangenheit gehen. Im August 2015 etwa eröffnete laut unseren Daten die Firma Dalnave Navigation Inc. ein Konto bei der Credit Suisse. Dalnave Navigation ist im westafrikanischen Küstenstaat Liberia registriert. Weltweit waren tausende Tanker und fast 20% aller Containerschiffe unter liberianischer Flagge, einer Billigflagge, wie Kritiker sie nennen. Verantwortungslose Reeder schätzen vor allem die nicht vorhandenen Arbeitsschutzgesetze und fehlende Mindestlohnregelungen in Liberia. Für das Land, das unter den Folgen des Bürgerkriegs Massenarmut, Arbeitslosigkeit und Korruption leidet, sind die Schiffsregistrierungsgebühren eine verlässliche Einkommensquelle. Für jedes Unternehmen, das sich auf die Fahnen schreibt, sich für die Verbesserung der Lebensumstände benachteiligter Menschen einzusetzen, wie es im Credit Suisse Report Unternehmerische Verantwortung, Bericht 2013 heißt, in dem allein 24 Mal der interne Verhaltenskodex zitiert wird, sollte die liberianische Beflaggung allerdings ein erstes Warnsignal sein. Dalnave Navigation jedenfalls bekannte sich im Jahr 2009 in den USA schuldig, ölhaltiges Wasser von einem Schiff illegal ins Meer geleitet zu haben. Besatzungsmitglieder gestanden sogar, eigens Rohre installiert zu haben, um ein System zur Verschmutzungskontrolle zu umgehen und verschmutzte Abwässer direkt in die See pumpen zu können. Dafür musste Dalnave Navigation $1 Million Strafe bezahlen, sowie weitere $350.000 an eine staatliche Organisation zum Schutz der Meere überweisen. 2 Jahre zuvor war bereits ein Schiff, das Dalnave betrieben hatte, vor einer norwegischen Insel auf Grund gelaufen und zerbrochen. Öl und Diesel traten aus. Die Reste des Schiffes lagen jahrelang vor der Insel, bis ein Rechtsstreit um die Beseitigung geklärt war. Und dennoch war Dalnave Navigation der Credit Suisse als Kunde recht, noch 2015. Der Begriff Umwelt kommt in jenem Credit Suisse Report über unternehmerische Verantwortung übrigens 111 Mal vor, auf 66 Seiten. Der Verhaltenskodex der Credit Suisse war 2003 vermutlich noch nicht erlassen worden, als die Bank die Töchter von Omar Suleiman, dem damals schon berüchtigten ägyptischen Geheimdienstchef, als Kontoinhaber akzeptierte und jahrelang deren Gelder in Empfang nahm, obwohl Menschenrechtsaktivisten den Vater längst mit grausamen Foltermethoden und Entführungen in Verbindung brachten. Aber der Verhaltenskodex trat in Kraft, als die Suleimans Kontoinhaber waren. Da hätte man ihn auf bestehende Kunden anwenden müssen. Und auch vor 2003 gab es schon einen längst bestehenden Code of Conduct, der hier gleich Thema sein wird, den die Credit Suisse zwar nicht speziell für ihr Haus entworfen hatte, aber doch mittrug. Generell kann man auch fragen, braucht man überhaupt einen Verhaltenskodex, um die Familie eines Folterers als Kunden abzulehnen? Natürlich, es gab am Schweizer Finanzplatz andere Zeiten, aber die sollten lange vor 2003 vorbei gewesen sein. Anything goes, alles ist erlaubt, so beschreibt die Compliance-Expertin Monika Roth in den Spielregeln des Private Banking in der Schweiz die 50er, 60er und 70er Jahre, als noch so ziemlich jeder Kunde akzeptiert wurde, Hauptsache das Geld stimmte. Dann kam das Jahr 1977 und der Fall Chiasso erschütterte die Schweizer Bankenwelt. Er hatte seinen Ursprung ausgerechnet bei der Credit Suisse-Vorgängerin Schweizerische Kreditanstalt, SKA. Die SKA-Filiale in Chiasso im Tessin, an der Grenze zu Italien, hatte über Jahre hinweg Geld, von mehreren Milliarden Franken war die Rede, von Steuerhinterziehern aus Italien in eine Briefkastenfirma im Fürstentum Liechtenstein geschleust und in fragwürdigen Investments angelegt. Der Schaden für die Bank belief sich am Ende auf 1,2 Milliarden Franken. So viel hatte bis dahin noch nie eine Schweizer Bank verloren. Er sollte als Zäsur auf dem Finanzplatz in Erinnerung bleiben, schrieb die Luzerner Zeitung. Wenn es selbst ersten Adressen nicht mehr gelingt, die Geschäfte so zu kontrollieren, dass Chiasso-Fälle nicht vorkommen, wie muss es dann bei den anderen 560 Banken und Finanzgesellschaften in der Schweiz aussehen, fragte der Tagesanzeiger. Noch im selben Jahr entwarfen die Schweizer Nationalbank und die Bankiersvereinigung als Reaktion auf das Versagen der Credit Suisse im Fall Chiasso eine Vereinbarung über die Sorgfaltspflicht bei der Entgegennahme von Geldern und die Handhabung des Bankgeheimnisses, kurz VSB. Das war der eben erwähnte erste Code of Conduct der Schweiz, den auch die Credit Suisse mittrug. Die Banken gaben sich damals eigene Regeln zum Umgang mit dubiosen Kunden, eben um einen zweiten Chiasso-Skandal zu verhindern. Eine bessere Identifikation von Kunden sollte Geldwäsche und Terrorfinanzierung verhindern. Die Vereinbarungen wurden seither im Schnitt alle 5 Jahre überarbeitet. Mitte Januar 2022 liegt die VSB in der 20. Fassung vor. In Artikel 4 der derzeit gültigen Vereinbarung heißt es, die Bank ist verpflichtet, bei Aufnahme einer Geschäftsbeziehung den Vertragspartner zu identifizieren. Diese Regel, dass die Bank also genau wissen muss, wer der Kunde ist, ist heute als KYC-Regel, kurz für Know Your Customer, kenne deine Kunden, eine der obersten Regeln im internationalen Bankgeschäft. Seit 1998 ist sie in der Schweiz Gesetz. Mit Kenne deine Kunden ist nicht nur gemeint, dass die Bank den Namen des vermeintlichen Kontoinhabers in einem Formular eingetragen hat, sondern dass sie weiß, wer das wirklich ist. Übertragen auf die in diesem Kapitel vorgestellten Fälle hieße das also, ein algerischer Kriegsverbrecher, die Familie eines ägyptischen Generals, der foltern ließ, und eine zweifelhafte liberianische Firma, die 2 Umweltskandale ausgelöst hat. Wenn die Bank also wusste, wer da alles ein Konto eröffnet hat, und wir haben noch mehr ähnliche Fälle in den Daten, waren ihr die Vorsätze, ethisch zu handeln, offenbar nicht wichtig genug. Wenn sie es nicht wusste, hat sie ihre Sorgfaltspflicht verletzt. Beides lässt die Bank nicht gut aussehen, zumal mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften in der Schweiz seit 1990 strafbar ist, mit Strafandrohung von bis zu 1 Jahr Haft. Während wir uns in die Feinheiten der Schweizer Bankenregeln einarbeiten, stoßen unsere pakistanischen Kollegen von The News auf einen weiteren Fall, der darauf hindeutet, dass es die Credit Suisse mit Kenne deine Kunden nicht so genau nahm. Es geht um einen Pakistaner namens Muhammad Javed, der laut den internen Credit Suisse-Aufzeichnungen im November 1977 geboren ist und dort auch lebt. Er eröffnete 2003 und 2005 jeweils ein Konto. Insgesamt lagen darauf bis zu 80 Millionen Schweizer Franken. Unsere pakistanischen Kollegen finden heraus, dass es in der Nationalen Datenbank Pakistans, in der alle Bürger und Bürgerinnen registriert sind, nur einen Muhammad Javed gibt, der im November 1977 geboren ist. Er lebt in Lahore. Aber laut einer pakistanischen Behördendatenbank, in der sämtliche Ausreisen erfasst wurden, hat Muhammad Javed das Land nie verlassen. Nun könnte es theoretisch sein, dass er aus Pakistan sein Konto in der Schweiz eröffnet hat. Allerdings ist Muhammad Javed ein armer Mann, wie unsere Kollegen herausfinden. Sie spüren ihn in Lahore auf, wo er billige T-Shirts am Straßenrand verkauft. Von einem Schweizer Konto will er nichts wissen. Auch habe er Pakistan nie verlassen und überhaupt habe er kein Geld zum Sparen. Er sei froh, über die Runden zu kommen. Wen auch immer die Credit Suisse glaubt zu kennen, dieser Muhammad Javed ist es wohl nicht. Darauf angesprochen, äußerte sich die Bank auch zu diesem Fall nicht. Wir stoßen auf immer mehr Kunden, die uns daran zweifeln lassen, dass die Credit Suisse wirklich die höchsten Compliance-Standards anlegte. In dem Forum, in dem wir mit unseren Partnern vom OCCRP und den anderen Partnermedien unsere Funde teilen, gibt es mittlerweile einen eigenen Unterpunkt namens Problematic Customers, Problemkunden. Er umfasst bereits mehr als 100 Namen. Einer von ihnen ist Antonio V.